Hallo und herzlich willkommen zum Knackpunkt, dem Podcast mit zwei Enden, aber ohne Punkt. Heute mit dabei Sven, wie man auf YouTube vielleicht sieht, der Facecam-Hure, Angelo, dem Lückenfüller und mir, Christian, dem leicht Angetrunkenen. Alter, das kannst du doch nicht machen. Dem Lückenfüller. Hey, wir sind explicit und wir haben natürlich wieder ein paar unserer Freunde in die WC-Kammer des Grauens gesperrt. Das stimmt allerdings, ich muss mal kurz das Mikro checken, aber scheint alles okay zu sein. Ich finde es voll nett, dass du nicht gesagt hast, dass ich Fanboy bin, das ist voll toll. Das wäre ja auch hart gelogen. Spoil doch nicht für die nächsten Folgen. Ja, total. So, und weil ja also wie leicht angetrunken mein Ginger Ale langsam ausgegangen ist, was trinkt ihr denn heute? Bier. Dass ich aus Werbeschutzgründen jetzt voll in die Kamera halte. Das ist so kreativ und neu, das habe ich von dir ja gar nicht erwartet. Ich meine, normalerweise trinkst du Bier, aber dass du jetzt Bier trinkst, das fällt ja völlig aus dem Rahmen. Oh, ups, Marke sollte ich vielleicht nicht zeigen. Zu spät. Also sollte ich wir haben nicht zeigen, das Budget also vom, für Wegblenden. Ach ja, wenn du keine Hose an hast, ne, du solltest nicht aufstehen. So, doch, das bringt Quoten. Ich trinke diesmal. Okay, dann stehe ich mal. Alles für die Quote, alles für die Quote. Nein, ich trinke heute dasselbe wie letztes Mal, nur in anderer Reihenfolge. Ich fange mit dem Alkoholfreien an und gehe dann hinterher zum Stadtbier über. Nein, ich trinke Bier und zwar eine Marke, die gerne zu Fußballzeiten 30 Mal am Tag gezeigt wird. Also zu Fußball-WM und EM-Zeiten. Die natürlich Sponsor unserer deutschen Nationalmannschaft, ich muss in die Kamera gucken, das wirkt viel professioneller, die natürlich Sponsor unserer Nationalmannschaft ist und fick dich Ansgar, ich lese alles. Nein, das ist keine Sonderedition von irgendeinem billigen Hurensohn, Missgeburten. Die Redaktion hat uns Oettinger dass geschrieben. Ich trinke. Dass ich hier trinke, sondern das ist Premium-Bier, denn wer ein Bit möchte, bekommt ein Bit. So, und bei mir ist natürlich wieder mal, dass ich dem Zufall, was ich trinke. Und es sagt, das Guinness Extra Stout. Okay. Yum, yum, yum, yum, yum. Guinness ist schon mal ganz gut, wobei mir das in letzter Zeit ein bisschen schal schmeckt, ehrlich gesagt, im Pub. Aber das kann sein wegen der neuen Rezeptur. Aber das ist echt nicht mehr so geil gewesen letztes Mal. Es war schon hier am 23. Ja gut, aber das, was die da geliefert bekommen, das ist sowieso alles von Heineken. Also ja, aber wer weiß, ob das weltweit geändert wurde oder so, weil die haben ja Rezeptur ändern müssen, weil die verdammten Veganer Guinness verklagt haben. Ach, Veganer. Naja, aber wenn du hörst, warum sie verklagt haben. Wegen zu viel Fleischanteil im Bier. Weil durch Fischblasen das gefiltert wird. Ah. Ja, und? Ja, und jetzt halt nicht mehr seit Anfang des Jahres. Ja, und ist auch so dieses, und hat doch eh gut genug geschmeckt, aber trotzdem ist es so, müssen wir das wirklich durch Fische? Fische sind gut. Boah, nee, jetzt sehen die Leute ja endlich mal, was für Gesichter ich da mache, wenn ich die jeweiligen Geräusche mache. Fische sind gut. Ja, solange die dich nicht zu Pornos schneiden. Schneide ihn zu Pornos. Oh, das wäre ziemlich... Warte. Das muss reichen. Das Miese ist die Tatsache, dass Sven die ganze Sache jetzt gerade Facecam-technisch aufnimmt. Richtig. Zwingt er uns dazu, dass wir uns das Video angucken. Als ob ich schneide. Ich guck mir das tonlos an. Ich kann auch gerne nur das Rohmaterial hochladen, das ist dann eigentlich egal. Ja, das wäre für euch nur ziemlich langweilig, weil ihr dann die ganze Zeit nur mein Audio hört. Ich schaue mir dann bloß das Video an, während ich ein Batman-Kissen hate fucke. Hey, ich habe bisher bloß andere, bessere Themen, deshalb muss ich das Niveau auf andere Methoden erstmal in den Keller treiben. Echt, du hast wirklich gute Themen heute. Ja, dann hau mal Nummer 1 raus. Ja, das ist richtig. Dann hau mal Nummer 1 raus. Niveau hoch. Fangen wir mal an. Wir sind in einer Gesellschaft und in einer Generation mittlerweile, die ja immer ihr verdammtes Handy dabei hat, immer Fotos macht und Selfies sind ja so unglaublich vertreten Smombies. Worden. Das sind alles Smombies. Mein Thema ist zum Teil ja Selfies, weil wenn du guckst, wie jeder irgendwie mit dabei was sein möchte, vor ein paar Jahren war es ja noch Autogramme oder so von jedem haben wollen und jetzt, nein, stattdessen möchtest du Fotos mit den Stars haben. Die müssen jetzt schon in einigen Museen Selfie-Sticks verbieten. Und jetzt wurde sogar Mord an Tieren durch Selfies begangen. Mord an Tieren? Ja, nämlich in Argentinien ist ein kleiner Delfin an den Strand gespült worden. Was machen die Leute? Ja, die heben ihn hoch, berühren ihn, streicheln, machen sich Selfies bloß mit dem Scheißvieh. Und währenddessen verreckt das. Echt? Ist es wirklich verreckt? Ja, während andere haben gerufen, pack den in Wasser, aber nein. Der ist verreckt, so. Leute, bloß weil sie Selfies und so wollen. Missgeburten. Darf ich mal einen generellen Ausruf? Hier, Kamera, YouTube. Fickt euch. Fickt euch alle, die ihr Selfies macht. Und zwar nicht nur zu Kamerazwecken, weil jetzt gerade das erste Mal Facecam irgendwie bei einem Podcast mitläuft, sondern in ernsthaften Situationen. Fickt euch. Fickt euch alle. All diese ganzen Spanner und, Spanner ist egal, aber diese ganzen Gaffer, die irgendwie an Unfallstellen auch irgendwie langsam vorbeifahren und dabei wahrscheinlich dann eher noch weitere Unfälle provozieren, weil die irgendwie nicht auf die Straße gucken, wenn plötzlich vor denen einer bremst oder was auch immer. Oder vor denen auf einmal einen über die Straße läuft. Fickt euch einfach alle. Wozu das Ganze? Jetzt mal im Ernst, ey. Was bringt einem das? Ja, solche Leute sind schlimm. Da habt ihr mal einen Unfall fotografiert und habt das dann bei Facebook gepostet. So, oh, auf der A3 ist wieder ein schwerer Unfall passiert. Guckt euch diesen Typen ohne zwei Beine und einen Arm an. Oh, Glückwunsch. Hammer, habt ihr voll was für die Weltgeschichte in irgendeiner Form hier geschaffen. Ihr seid echte Wunder, Leute. Echte Wunder. Du Missgeburt. Ja, das ist auch voll... Ich meine, die Wahrheit, wie die Welt ist, dass sie gezeigt werden müsste von Reportagen oder halt dem kompletten Nachrichtentum und so, ist ja absolut richtig und wichtig und ist eine Sache, die erfüllt werden muss. Ja, aber das hat auch Grenzen, dass Sachen, die einfach bloß Leid sind, was zu einem großen Teil keinerlei Schuld ist, muss das Leid doch nicht gezeigt werden. Müssen wir wirklich? Weil bei jedem Unfall hast du auch immer die blutigen Wracks dann noch stehen. Ich meine, wir können dankbar sein, dass die wenigstens warten, bis die Leichen da rausgekratzt werden, bevor die dort fotografieren. Und dass die das wenigstens ein bisschen zensieren, sofern in irgendeiner Form dann noch was zu sehen sein sollte. Also, dass die dann auch bis zu den 10 Uhr Nachrichten oder so dann wirklich auch das gar nicht zeigen. Ja, weil... Beziehungsweise nur in sehr abgespeckter Art und Weise. Ja gut, aber Fernsehen ist ja mittlerweile sowieso... ich muss sagen, ich schaue aktiv kein Fernsehen. Wir sind umgezogen. Ich habe... Die in Italien, Straße 95? Richtig, genau. Ich habe 96. Ich habe Telefon, ich habe Internet, aber ich hab kein Fernsehen. Wir haben hier auch keinen Kabelanschluss, dementsprechend auch kein Unity Media, sondern halt irgendeinen anderen Anbieter und bei dem auch kein Fernsehen gebucht, weil wozu der Scheiß? Es ist mittlerweile Fernsehlandschaft Deutschland ist also für mich einfach unglaublich schwer zu ertragen. Es ist wirklich. Also ja, jetzt nachrichtentechnisch oder allgemein? Nachrichtentechnisch, werbetechnisch, okay. Serien, Sendungen, Mittagsprogramm, Abendprogramm, egal was, es ist richtig. Aus der Redaktion höre ich gerade, ja, es ist seit Jahren schon unerträglich. Und dann gebe ich dem Ansgar absolut recht. Der übrigens heute die Dings macht, die Redaktion. Richtig, die Redaktion im Hintergrund. Ansgar bekommt jetzt übrigens ein Bild zugesendet. Ansgar bekommt ein Bild zugesendet. wo war ich? Ja, es ist einfach sehr, sehr, sehr, sehr, sehr unerträglich. Und ich finde, es ist diese Selfie-Kultur, ne, dieses Rumrennen und alles so, hey, ich verschicke jetzt, mach ich Selfie, tue ich Facebook. Wozu? Tue ich Facebook, Junge. So für den Moment und yeah, und dann liken das 53 meiner Freunde und ich bin für 2 Sekunden Gesprächsthema. Yay! Und ich hab dabei einen Delfin auf der Hand und der verreckt dabei und ja, fuck it. Hauptsache, ich stehe im Mittelgrund. Das muss einfach überhaupt nicht sein. Warte mal. Es wird zu wenig nachgedacht, es wird zu viel einfach. Ja, also ich hoffe, dass das zurückverfolgt wird. Gehandelt. Weil du hast ja Leute mit Fotos, die dabei sind. Das heißt, die könnten juristisch dafür belangt werden, dass die Tierquälerei begangen haben. Ja, das ist Tierquälerei, definitiv, auf jeden Fall. Ich suche das gerade mal parallel. Oder wie ist das? Unterlassene Hilfeleistung bezieht sich leider bloß auf Menschen, oder? Da bin ich jetzt nicht so... Nochmal bitte, was? Drin. Hatten wir das nicht in der ersten Folge? Nee, also unterlassene Hilfeleistung, nicht Urheberrecht. Ach so. Nee, Tiere sind, glaube ich, vor dem Gesetz ja sowieso, ich sag mal, im schlimmsten Falle sachbeschädigt. Also ist ja sowieso passiert, ja, genau. In Argentinien. Ja, aber stimmt auch wieder. Deswegen müssten wir nach deren Gesetz ausgehen, aber... Das ist so schlimm, dieses eine Bild, was ich hier gerade sehe, wie einfach bloß haufenweise Menschen, eine komplette Menge, bloß diesem einen Delfin, der hochgehalten wird, die Hände entgegenstrecken. Ich meine, das würden wir normalerweise so ein Bild mit allem Wissen bloß erwarten aus irgendeinem Horrorfilm, aber Menschen sind dort einfach selber blutig draufgegangen. Sind wir wirklich einfach bloß Zombies? Wissen Smombies. Was ich übrigens immer noch als das bessere Jugendwort, was war das, 2015 oder 2014 irgendwie betrachte. Oder wurde das nicht sogar? Warte mal, ich muss mal. Smombies? Ja, ja. Jugendwort 2015 oder Jugendwort 2015. Oh ja, die Hintergrundrecherche. Ja, das muss ich gerade parallel auch mal. Aber da kann ich ein bisschen die Zeit überbrücken mit einer Blitzrunde. Eine Minute am Tag schwerelos sein können oder 1 Million Euro. Ich bin eine Bitch, 1 Million Euro. Und das ist natürlich auch nur das Einzige, was sich verändert. Davon gehe ich zumindest jetzt mal aus. Die Redaktion nimmt auch die Million. Nur 1 Minute. Am Tag. Am Tag, am Tag. Jeden Tag. Ja, ja, schon klar. Also ist ja egal. Nur 1 Minute. Boah. Nee, ich glaube, ich würde auch die 1 Million Euro nehmen. Ein sehr guter. Wenn das wirklich nur die Minute ist. Schwerelos, Mann. So bei 10 Minuten könnte ich mich vielleicht sogar noch überreden lassen, wenn das dann nicht am Stück sein muss, aber... Psst, nein, nichts erklärt. Aber ja, ich habe diese Frage extra so abgestimmt, weil das ist wirklich so, okay, wie wäre gegeneinander abzuwägen, wo ist echt dieser Knackpunkt, wo du nicht weißt, was du wählen möchtest oder nicht? Oh, Shots fired! Wir haben unseren Namen im eigenen Podcast. Roll Credits. Credits an Christian. Warte in die Kamera. Credits an Christian. Sieht man meinen Finger? Man sieht meinen Finger. Credits an Christian. Und jetzt in der Nase popeln. Ja, du weißt schon, wo ich den mir nachher hinschieben will. Oh, ja. Yeah. So, nur so nebenbei, da, meine Damen, meine Herren, ist übrigens mein Zimmer, geht's raus. Und jetzt fickt euch. Und da ist eine Leiter, ich weiß. Alles gesehen. Da ist eine Leiter, weil da ist ein Dachboden. So. Haben wir schon mal direkt die Kernfragen geklärt. So, aber ich wollte Jugendwort 2015 eigentlich suchen, so jugendwort.de. So, die Top 10 des Jahres 2015. Entschuldigung, wenn ich das gerade mal kurz dazwischen schmeiße. Nein, das ist schon ein bisschen älter. Wir haben erstmal dann die Top 10, die Jury ausgewählt hat, war Merkel. Muss das ein neues Wort sein oder kann es auch ein älteres Wort sein, was die Jugend aufgegriffen hat? Ich glaube, es muss ein neues sein. Ja, wobei, ja, was heißt neu? Aber es muss halt einen neuen Sinn bekommen haben, der häufig verwendet wird. Also wenn du jetzt zum Beispiel wie das Wort hier, Bambus, wenn du da halt Bambus als Bambus bezeichnest, dann ist das, glaube ich, nicht neu. Bambus muss dann irgendeine neue Bedeutung kriegen. Das ist dann Bambus. Oder das. Bambus. Gab es nicht mal so Bangbus? Den gibt es, glaube ich, immer noch. Gibt es immer noch. So, aber dann hätten wir das zweite Wort rumoxidieren. Rumoxidieren ist ein beschissenes Wort. Dann Earth Porn. Ich glaube, das war sich Bilder von Landschaften angucken. Ja, das klingt wie das Gegenstück zu Food Porn. Dann Smombie. Ich weiß nicht, was gewonnen hat. Ich müsste gleich den Wikipedia-Artikel dazu nochmal aufrufen. Sieht die nicht sortiert nach der Größe? Nee, hier steht einfach, also das ist jetzt eine andere Seite. Ach so, lol, cool. Der Gewinner steht natürlich so ganz fett in Orange da drüber, was ich aber so vollkommen ignoriert habe. Also Smombie hat übrigens gewonnen, wollte ich nochmal schon so vorwegnehmen. Also dann gab es noch Bambus, Tinderella, Disco-Pumper, ich wollte gerade Discomputer lesen, also Disco-Pumper. Dann Swagetaria, Augentinnitus und Schippen. Wirklich, Schippen hat's geschafft. Ja, die Top-Ten-Liste. Ich weiß nicht, was soll das heißen? Jetzt mal du weißt nicht, was Schippen heißt? Nein, das sagt mir gerade gar nichts. Wenn ihr nicht zufällig im Deutschen das eine andere Erklärung bekommen hat als im Englischen, dann ist Schippen, wenn du zwei Charaktere in deinem Fanfic ficken lässt. Weil du sagst, dass sie ein Paar sein soll. Also sie zu ein Paar zusammenstellen, ist das Schippen. Ein Paar-Ship. Ja. Und das ist halt, so Parship. Ach stimmt, könnte vielleicht auch diese scheiß Partner. Wie diese Tweak-Slash-Craig-Folge von South Park. Das war halt auch Shipping, weil die meinen, dass die ein Paar sein müssten. Und schreiben dann Geschichten, wie der eine den anderen in den Hintern. Echt, Shippen ist verkuppeln, sagt die Redaktion. Okay, cool, dann nehme ich das mal so. Aber ich fand meine Erklärung mit Parship eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Verschippen nach Russland, nein. So, hat denn sonst ein weiteres schönes Thema für den CF? Ja, ich dachte, ich habe den Smombie jetzt geschmissen, aber nee, ist okay, aber das war jetzt natürlich spontan, aber ich lasse gern dem anderen Gast den Vortritt, es sei denn, er möchte mir den Vortritt lassen. Nein, ich möchte eigentlich ein Thema aufgreifen, das ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mitgekriegt habt, es ist die ganze Zeit im Hintergrund, es geht hier um Islamischer Staat. Und denen geht im Moment wohl tatsächlich die Kohle aus, wie ich über mir Quellen gehört habe. Ja. Ja, die müssen Sold zurückfahren und so. Cool. Richtig, genau. Das ist, bei denen springen auch immer mehr Leute irgendwo so ein bisschen ab, weil die halt nicht mehr ordentlich unterstützt werden und sich gar nicht mehr so mega, ich bin der Babo, fühlen, wie sie es vorher gemacht haben. Und es ist so ein bisschen ein kritisches Thema, weil ja, Terrorismus, bla bla, Religion. Ja, wir versuchen sie ja bisher auch nicht anzuschneiden. Mit Samthandschuhen anzufassen. Deswegen müssen wir uns vielleicht gar nicht 10, 15 Minuten darüber unterhalten. 2, 3 wäre ganz nett. Mhm. Wie gesagt, den Leuten geht die Kohle aus. Ich muss sagen, das war gar nicht so unerwartet, weil ich hatte jetzt mitbekommen, dass die irgendwie im letzten Jahr oder in dem Jahr davor irgendwie zweimal die komplette Staatsbankkasse geplündert haben, um die damit zu finanzieren, das, und das konnten die jetzt nicht nochmal machen, weil die einfach leer sind, und deshalb war es kein Wunder, dass es denen langsam Geldquellen ausgehen. Und der Reliquien Kunstwerkhandel oder so, das kauft auch keiner mehr, außer halt so, sag ich mal, ganz, wie soll ich das sagen, so die hintersten, der Hinterhändler, der Schwarzhändler, keine Ahnung was, die das irgendwie kaufen können, weil der Rest weiß halt so, es wird doch mittlerweile alles, was irgendwie auf den europäischen, amerikanischen und asiatischen Markt geschwemmt wird, ja, weil den asiatischen Markt vielleicht nicht so, aber alles, was auf jeden Fall in den europäischen und in den amerikanischen, sowohl Nord als auch Süd, dann geht, wird halt doppelt und dreifach geprüft, aus welcher Region der Welt das effektiv jetzt wirklich verkauft wurde. Wenn da halt in irgendeiner Form halt das nur im Ansatz irgendwie nach Syrien, Irak oder sonst wo zurückverfolgt werden kann, wird das erstmal gecancelt, weil könnte ja potenziell vom IS sein. Richtig, genau. Oder von dem IS-Support, sagen wir es mal so. Ist ja auch eine gute Idee. Und die Leute aus dem IS gehen jetzt tatsächlich auch dazu über. Ich meine, es war infolge eines Bankrottseins, sag ich jetzt mal, einfach absehbar. Die Leute in der Nähe von ihren Stützpunkten, also die Dörfer, Städte etc., darum zu gehen, die Leute zu überfallen und denen alles abzupressen, was sie quasi haben. Jetzt nicht nur Bewaffnung und Kohle, sondern halt alles mögliche an Ressourcen, damit die weiterkommen. Das heißt, die klauen den Fahrzeuge, die klauen den Sprit, die klauen den Futter, die klauen den alles. Juhu, sie sind also endlich in der Wikingerzeit mit Brandschatzen gelandet. Ja, sie machen es halt nur im eigenen Land für eine Sache, wo sie sagen, hey, ne, wir machen hier jetzt diesen großen mega islamischen Staat, bla bla, fucking bla. Es ist, ich weiß jetzt nicht, für mich als normal denkenden Menschen, ich habe jetzt hier irgendjemanden rumsitzen, der jetzt einen auf dicken Macker macht, mit Waffengewalt irgendwie versucht, seine Meinung durchzupressen und sagt, ja, ich mache das für euch, Volk. Und dann geht er hin und nimmt mir all meinen Scheiß weg. Alles. Alles, was ich brauche. Ich brauche das Auto, um zur Arbeit zu fahren. Ich brauche das Essen, um meine Kinder zu ernähren. Ich brauche mein Haus, um meine Familie zu schützen. Und hey, es ist absolut unlogisch. Aber das Problem dahinter ist, die machen Krieg immer noch im klassischen Sinne. Und tausend von Jahren in Europa haben unsere Armeen das auch gemacht. Und die Bauern einfach bloß, deren Land weggefressen werden, die da durchziehen, obwohl es das eigene Land ist. Und das war auch okay. Also das Problem ist, in der menschlichen Natur, dass es zu einem gewissen Grad, dass dann doch akzeptiert wird, solange man wieder zurückgeht auf ältere Werte. Richtig. Für einen positiven Punkt, das erinnert mich was ich mitbekommen hatte, wie der IS vor einem Jahr oder so gut Geld abgezogen wurde. Einige Mädchen haben sich von IS rekrutieren lassen, haben sich Geld zuschicken lassen, die dann geprellt, geblockt und von anderen rekrutieren lassen weiter. Nicht schon mehr. Doch! Alter, wie geil ist das denn? Ja. Das ist geil. Das ist echt geil. Erstmal von einer Terrororganisation das Geld nehmen. Genau. Das ist echt übel. Und dann erstmal dich Party machen. So. Ganz ehrlich, ich glaube aber, du würdest echt so als Held gefeiert, statt irgendwie vom Staat verfolgt zu werden. Erstmal so dieses Jahr, von wem haben sie das Geld? Ja, von der und der IP-Adresse. Genauso wie Anonymous doch hingegangen ist und Stimmt, die Twitter-Accounts, ne? Ja, die Twitter-Accounts versucht hat offenzulegen oder offengelegt. Haben die offengelegt. Auch welche ne? hat, ja. Ist eigentlich was weiter passiert? Weil seitdem habe ich nichts mitbekommen von Anonymous. Ja, seitdem habe ich tatsächlich auch nichts Großartiges gehört. Außer halt, dass die scharf wie Hunde sind. Was da, was das angeht. Ach ja, Anonymous, wir haben Respekt vor euch. Bitte hackt uns nicht. Also mir ist es egal, ob ihr uns hackt oder nicht. Also, weil ich habe nichts... Warte, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Warte, ich habe nichts. Er hat's nicht so gemeint. Was sowieso schon im Internet bekannt ist. Er hat's nicht so gemeint. Es ist keine Herausforderung. Nein, ich finde euch wirklich super. Also ungeachtet dessen, dass ihr weltweit verfolgt werdet, ihr macht ein paar Aktionen, die wirklich sehenswert sind und die auch wirklich nötig sind. Aber was mich erinnert, ich muss mir den neuen Guy Fawkes von Zeit zu Zeit. Muss man ja mal einfach sagen. So die IS-Aktion bei Twitter, die war zwar jetzt nur im kleinen Kreise, so von dem, was ich mitbekommen habe. Aber was heißt kleiner Kreis? Aber es waren jetzt 34. Oder so, die erstmal, also das erste, was ich mitbekommen hatte, ich weiß nicht, wie das dann weiterging. Also 34 wurden auf jeden Fall irgendwie dann bestätigt, dass das auch wirklich IS-Mitglieder sind. Und wie gesagt, es ist ein kleiner Kreis, aber ich finde es super. Ja, unsere Redaktion meint auch, fordert Anon nicht heraus. Alles, richtig. Alles, was du kriegen kannst, mitnehmen. So, ich fordere sie zu einem One-on-One in. Mal gucken, was habe ich gerade installiert. Bei Steam. Ich fordere euch in einem One-on-One in Battlefield Bad Company 2 in Solitär. Heraus. Solitär Edition. Yeah. Ja, geh einfach auf irgendeinen Server und wenn sie richtig gut hacken können, werden sie einen Server finden, wo du bist. Also mein Endkommentar zu dem Thema Anon, Chapeau, ist fickt euch. So. So, ich guck gerade mal. Nee, okay, gut. Ich finde die ganze Zeit nur irgendwelche Sachen von wegen Anonymous, Twitter-Accounts und allen möglichen Sachen. Mhm. Aber jetzt weniger zum IS. Aber okay, gut. So. Sei es jetzt mal dahingestellt. Dann zum Wechsel. Blitzrunde. Star Wars oder Star Trek? Das hatten wir schon. Star Wars. Aber er ist ja neu zu. Das hatten wir aber schon. Und aber wir müssen ja neue Daten haben. Hast du dich vielleicht deine Position geändert jetzt nach dem neuesten Film? Ich sag immer noch Star Wars. Immer noch. Ja, ich auch. Kultur in Deutschland lässt sich etwas lücken lassen. Hätten wir jetzt eine andere Zusammenstellung dabei, könnte das auch anders gewesen sein. Aber die Redaktion hat ja keinen Bock und wer sonst noch im Klo sitzt, wissen wir auch nicht mehr. Ja, die Redaktion, die hat heute ein ziemlich großes Mundwerk dafür, dass sie im Hintergrund sind. Ja, ja, das sind immer die. Das sind immer so diese Internet- und Telefon- die wollen die nicht ins Gesicht sehen. Auge um Auge geht das nicht. Vor allem jetzt auch noch so schwammig antworten. Ich sag das, was ich letztes Mal auch gesagt habe. Ich will mich aber nicht festlegen, was das war, Mama. Und PS, wir müssen echt mal eine Liste machen, was wir schon entweder oder gemacht haben, weil ich weiß echt nicht mehr, was wir hatten. Jetzt schreibt er, pass auf, jetzt kommt's. Schreib schneller, gib's mir. Während ihr euch am gekämpft, ich habe nämlich noch ein weiteres Thema, was sehr ähnlich klingt zu meinem letzten Thema. Okay. Ja, wobei doch, ja, okay, meine Themen gehen in eine sehr andere Richtung, deswegen, ja. Also ich meine mein letztes Thema, nicht dein. Ich meine nur, weil ich hätte jetzt natürlich theoretisch eins natürlich noch zwischenwerfen können, aber meine gehen so in eine komplett andere Richtung. Guck mal, gleich gucken. Deswegen macht das keinen Sinn. Mein letztes ist, in Florida ist einer wegen verstärkten Angriff mit einer tödlichen Waffe festgenommen worden, was aber eigentlich bloß als einen Scherz sich gedacht hatte. Ist das die offizielle Anklage? Das ist die offizielle Anklage. Also wie hieß Aggravated Assault with a Deadly Weapon. Übermäßiger Angriff mit einer tödlichen Waffe. Was aber bloß als Scherz gemacht hat. Weil er hat einen 3,5 Fuß langen Alligator geworfen durch ein Drive-Thru-Fenster. Was hat der? Den scheiß Alligator durchs Fenster geworfen? Und damit er wegen einer tödlichen Waffe. Einem Freund hat er einen Alligator zugeworfen. Hör mal, wir waren doch vorhin dabei, dass Tiere in Rechtsstreit als Objekte betrachtet werden, oder? Hey, es war in Florida. Es war Florida. Muss man nicht eher warten, dass die Dinger überall rumliegen? Ja, das ist richtig. Oder Python. Pythons mit Z. Python. Das ist so wie Plural von Penis. Das ist Penen. Aber wie ist euer Standpunkt? Sollte das ernster betrachtet werden oder doch als Spaß? Also wie groß war der Alligator? Er war 3,5 Fuß lang, also ist er ja so ein 90 Zentimeter. Ja, ja, gut, okay. Aber es ist auch noch ein Alligator, das heißt, viel davon ist nur Schwanz. Schwanz. Richtig. Gut, es ist ein Alligator. Es ist im ausgewachsenen Zustand natürlich extrem gefährlicher, aber hey, wenn der einem jetzt, du wirfst den da rein und der beißt dem jetzt einfach mal ins Gesicht, einfach so ein Vorbeischnappen, das kann passieren. Also das kann natürlich ins Auge gehen. Das ist genauso wie... That's what she said. Ja. Oh. Wie kommt das, selbst wenn ich so ein fröhlicheres Thema ansetze, wird es einfach bloß durch den Keller. Das ist kein fröhliches Thema, Alter, da können Leute sterben. Das ihr habt euch okay, kaputt, weil sobald rauskam, dass das ein Alligator durchs Fenster war. Lüg mich nicht an, wir haben das auf Band. Nein. Also, wenn ich mir vorstelle, klar, dann finde ich das witzig, einfach weil ich ein unglaublich kaputter Mensch bin. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich tatsächlich mitkriege, wie da jemand ein Meter Alligator irgendjemanden so zuwirft und einfach sagt, was, keine Ahnung, irgendeinen coolen Spruch dabei weg. Keep the change. Richtig. Im zweiten Moment denke ich mir nur, ob das gut geht, weil es ist immer noch ein unkontrollierbares, instinktgetriebenes Tier, das dann aus Panik heraus. Ja, aber sei mal ehrlich, in Australien würde ich sagen, ja, und das war einfach bloß ein normaler Montagmorgen. In Florida, okay, kannst du einen Alligator doch auch erwarten, die kriechen doch und sonst wo überall rum. Die sind doch dauernd in Pools von den Kindern und alles Mögliche, also komm. Ja, gut, aber da. Und es war ja nicht einer fremden Person, die er es zugeworfen hat, es war ein Kumpel von ihm, ein Freund, dem er es zugeworfen hat. Ja, gut, aber wenn der das jetzt nicht witzig fand und den verklagt hat, dann, naja, sonst wäre es ja nicht zur Anklage gekommen, oder? Ja, vielleicht wollen die Geld, sein, aber trotz, es ist. Typ, es ist ein verdammter Alligator! Ist der Filialleiter oder so. Aber jemanden mit einem Alligator bewerfen, das ist wie. Jemanden mit einem Alligator bewerfen. Ja, das ist ungefähr das, was ich gerade sagen wollte. Ja, stell vor, das macht jemand zu dir. Wie willst du dich rächen? Weil du musst ja den Scherz irgendwie doch zurückgeben und größer machen. Du wirfst einen Varan zurück. Nein. Nein, das würde er erwarten. Ich mache gerade ein bisschen Werbung in der Webcam, wenn das okay ist. Ja, für Evo mittendrin, jetzt bin ich so halb durch meinen Guinness und ja, immer noch gut genug. So, okay, gut. Okay. Ich weiß gar nicht, womit ich jetzt anfangen soll, weil ich gucke gerade mal auf die Uhr und ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt so unendlich viel Zeit haben und du ekelhafter, was postest du da wieder? Er hat gesagt, apropos Alligator und Australien, in Australien ist ein prähistorischer Aal tot angespült worden und da ist ein Bild von, sieht aus wie meine Mutter. Ich habe deine Mutter gesehen, das stimmt fast. So, aber du wolltest ja gerade. Ja, ich weiß nämlich gerade nicht, ob ich das jetzt wirklich anschneiden soll, weil ich hatte ja schon mal letztes Mal das schon angeschnitten und das passiert jetzt eigentlich wieder nicht. Gott verdammt, nicht wieder Wonka-Tickets. Nee. Falls ihr uns erreichen wollt, Hashtag Wonka-Ticket. Ihr wisst nicht, wie Twitter funktioniert, sorry. Ihr wisst nicht, wie Twitter funktioniert. Wir sind alt. Wir sind wirklich alt. Ja. Also die beiden Herren sind was älter als ich. Ich glaube, 4 Jahre, 4, 5. Ja, und der Sven ist 52. Richtig. Ich bin Schnieke 19. Nein, bin ich nicht. Also wir müssen bloß ein paar Jahre warten und nicht den falschen Gral trinken. Nein, aber ich wollte eigentlich in Anbetracht dessen, was morgen startet, und vor allem mal nachfragen, ob jemand einem gewissen Herrn A. schon geschrieben hat, oder ob morgen jetzt irgendwie 14 Uhr oder ob jetzt doch 12:30 oder was ist jetzt morgen? Weil das muss ich mal kurz selber nachfragen. Ah, okay. Mega professionell gerade. Schönes Thema, dazu kann ich mich natürlich äußern. Also was den Themenhintergrund angeht, werde ich natürlich nicht weiter drauf eingehen. Weil das werde ich gleich. Was die Sache angeht, 12:30. Okay, gut. Also um welche Sache es geht? Es geht um unsere Pathfinder RP-Gruppe. Und wir haben hier eine sehr, sehr seltene Situation, wobei, wenn man so sieht, dass es schon Folge 2 mit ihm ist, eigentlich jetzt nicht so selten. Aber okay, ich muss jetzt fairerweise sagen, ich ging davon aus, dass es erstmal für eine kurze Weile eine einmalige Sache ist. Aber that's life, es ist alles anders. Dass wir unseren GM nämlich hier mit in der Runde sitzen haben. Das ist richtig, ich applaudiere mir einfach mal vollmütig selber. Richtig. Und morgen geht's nämlich mit unserem zweiten Kampagnenbuch weiter. Das ist richtig. Wir spielen in Pathfinder nämlich die Kampagnenreihe... Die Winterkönigin. Ja, ist ein sehr guter Kampagnen. Genau, ich halte mal eben übrigens kurz das von Krakel Comics gezeichnete Persona meiner selbst, mal eben kurz in die Webcam. Das hat der gute Ansgar, der gerade hinten in der Redaktion sitzt, für mich gezeichnet. Nochmal dicken Props an ihn. Ich finde das Bild immer noch hammer nice. Ja, und er darf nichts von seinem Charakter erzählen, weil das sonst Rechte geklaut wird von einer anderen Computerspielreihe aus Polen. Nein, der sieht nicht mal im Ansatz so aus. Daran merkt man aber, ich meine nicht das Aussehen, ich meine den Fluff. Ach so. Ich werd da gerade angepst. Der sieht auch noch nicht mal im Ansatz so aus. Nein, also ich spiele ein Mensch Slayer. Hey Sven, Fresse jetzt. Kommt aus der Redaktion. Warte mal, ich muss die Redaktion gerade mal fragen, weil es von dir gezeichnet wurde oder weil es... Und für nur 15,95 also könnt ihr auch so eins kriegen von Herrn Krakel. Nee, warte mal, ich muss mal kurz warten, was er jetzt antwortet. Das ist gerade ein bisschen scheiße, aber ich halte währenddessen noch mal sein Bild. Oh, während ich warte, ob das scheiße war, was ich gemacht habe, kacke ich einfach noch mal mehr in die Kamera. Alter, willst du mich verarschen, dass ein Entwicklerfirma im Ernst... Okay, gut, er hat schon ja geantwortet. ich wollte gerade sagen, das macht so voll keinen Sinn. So, warum mich? Es gab bestimmt schon 15 weitere, die bestimmt da so viel näher dran am eigentlichen Charakter sind als ich mit dem Bild. Das geht ja nicht um Aussehen. Aber ist auch egal. Jedenfalls, wir spielen die Winterkönigin, ne? Hieß das nicht, die Winterhexe? Königin, aber es geht um Winterkönigin. Aber es geht um Hexen, genau. Warte, wie überweist du diesen Euro? PayPal. Oh yeah, Paper. Wir haben gekriegt... Wenn ihr auch irgendwie etwas wollt, das wir machen, gebt uns Geld über PayPal und Sven würde es auf der Kamera machen. Warte. So. Dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö. Nee, richtig, genau. Du sollst aufstehen und zeigen, dass du keine Hose anhast. Und ja, mit Zunge habe ich doch eben gemacht. Aber hast du ja nicht gesehen. Noch nicht. Aber spätestens, wenn das Video rauskommt, musst du mir den Euro zahlen. Ich möchte den gerne in einen Posten. Wenn deine Zunge nicht grün ist, dann hast du es nicht ordentlich gemacht. In 1-Cent-Stücken. Ich muss einen Scheiß. Er hat nichts unterschrieben. Nein, aber wir spielen die Winterkönigin und genau. Wir haben jetzt, ich glaube, ein Jahr aufgrund von Terminproblematik jetzt für das erste Kampagnenbuch gebraucht. Ja, das ist richtig. Also wir haben, glaube ich, von Februar haben wir angefangen. November. Nee, Quatsch. Nee, wir haben 2014 haben wir, glaube ich, angefangen tatsächlich. Autsch. Ja, wir haben zwei Leute mehr dazu bekommen, glaube ich, oder sonst was. Oder Wechsel und rein und raus. Ja, und ja, genau. Scheiße, meine Verlobte war vorher noch dabei, als sie noch nicht meine Verlobte war. Und jetzt ist sie verlobt und das heißt, jetzt darf er wegen Gesetz nicht mehr gleichzeitig ihr GM sein. Das geht nicht wegen. Ja, genau, weil das funktioniert einfach nicht. Es gibt hinterher auch Probleme mit der Steuerklasse. Ja. So, nee, es gibt nachher auch Probleme mit der Rüstungsklasse, das funktioniert ja, dann ja, so mit nicht. Mit der Rüstungsklasse, das funktioniert. Rüstungsklasse dann 6 geht dann nicht mehr. Nee, verheiratet zwei Kinder, funktioniert nicht mehr. Das ist eine Scheiße. Und jetzt geht halt, wie gesagt, Band 2 los. Und das machen wir morgen. Wir müssen noch einen arschriesigen Haufen Loot aufteilen. Das freut mich allerdings sehr. Oh ja. Dann müssen wir gucken. Wie gesagt, wir haben schon einen Ausfall höchstwahrscheinlich zu beklagen für morgen wegen Krankheit. Aber der Letzte wird sich nicht unterkriegen lassen. Trotzdem antanzen. Und wenn nicht, dann lade ich euch nie wieder ein. Ich muss mal echt sagen, ich frage mich und hoffe, dass das vielleicht endlich mal die Kampagne ist, wo ich die Level 6 Mauer durchbreche. Das wäre weil bisher nice. Jedes wäre Rollenspiel nice. Ist zerbrochen, bevor wir 6 Level gemacht haben. Ja. Und wir sind jetzt, ich glaube, gerade Level 4 ne, geworden. Ja. Nee, ihr seid, also rein theoretisch seid ihr tatsächlich gerade erst Level 4 geworden. Aber ich habe da gestern mit Christian nochmal drüber geredet. Der war ja gestern zum Brettspielabend hier. Mhm. Und, ja, mir ging es gestern nicht so gut. Also ich war down. Zu viele Menschen, bla bla so. Ja, das war dann echt ohne Scheiß. Gerade weil ich so mega down war, ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock auf so großen Rummel mit so vielen Leuten gestern. Ja, es sind dann doch weniger Leute gekommen als angesagt. Ich glaube, wir waren 6, Diana lag dann auch noch drüben und hab ja, halt gepennt, weil müde und bla bla. Nee, aber, was ich sagen wollte, ich hab's vergessen. Also erstmal die Map kann irgendwas machen, was nein, du nicht mitkriegst. So. Wir haben, Christian und ich, wir haben gestern nochmal, worüber haben wir gestern geredet, Christian? Was wollte ich? Also jetzt, darüber, dass wir eigentlich doch noch höher sind an XP, als wir sein sollten. Ja, genau, richtig. Ihr seid nämlich schon, ihr seid fast Level 5. Ja, ja, das hat that was easy. So, direkt mal den Charakterbogen rausholen, direkt schon mal Level Up vorbereiten. So. Was, du hast noch nicht durchgeplant, wie du das komplette Geschichte durchziehen musst. Was mich erinnert, nee, ein musste, Punkt, den ich mal ich überlegen wollte, machen. Weil du bist ja mit dieser Hausregel, dass man keine Attacks of Opportunity hat. Und ich hatte überlegt, oh, nehmen wir mal, Schattentänzer. Aber um Schattentänzer zu werden, muss man irgendwie 4 Feats nehmen, die alle bloß damit zu tun haben, dass man Attacks of Opportunity weniger abkriegt. Nein, die anderen Feeds brauchst du natürlich auch. Du musst die Voraussetzungen erfüllen. Ja, ja, aber die ergeben keinen Sinn. Die das ergeben ist keinen egal. Sinn mit den Hausregeln. Da müsste man gucken, dass man die Feeds ein bisschen umstrukturiert, aber du müsstest sie trotzdem nehmen. Okay, nee, weil ich wollte mich gerade nur gucken, weil ich wusste nicht, ob das auf Level 6 oder Level 5 kommt, aber auf Level 5 hätte ich einfach nur mein Second Studied Target. Punkt. Na, kannst ja vielleicht Multiclass. Deswegen. Aber ich glaube so allgemein, also wenn wir auch mehr andere Leute dabei haben von anderen Blickwinkeln und wir werden vielleicht ja auch ein paar Artikel auf der Blogseite machen damit, wie das denn geht und was uns denn widerfahren ist und wie ich es endlich schaffe, Svens Charakter zu töten. Payback is a bitch! Umbringen, ne? Ja, das ist sowieso. Ja, Payback is a bitch ist wohl eher mein Spruch, oder nicht? Ey, wer hat denn hier sein halbes Gedächtnis verloren und wandelt jetzt durch die Welt, ohne zu wissen, warum eigentlich? Ja, und wer hat meinen Vorgängercharakter umgebracht? Vladimir. Ich nicht. Ich nicht. Ich hab nur die Flasche Alchemistenfeuer rein zufällig in deine Richtung auf den Troll geworfen. Mhm. Rein zufällig. Ich hab dich noch nicht mal getroffen. Ja, wobei doch, aber du hast irgendwie Feuerresistenz oder sogar. Ja, wir mögen dieses Spiel. Ja, wir kennen die Regeln. Ja, wir erzählen gerne, was für krasse, tolle Aktionen wir in unserer Fantasie gebeugt über Papier mit Stift und Radiergummi und Würfel. Also wir sind Rollenspieler. Darf ich mal bitte kurz den Untertitel für die offizielle RP-Folge mal einläuten, den Ansgar gerade hier reinschreibt. Der Podcast heißt ab sofort RP-Punkt. Der Podcast mit 2 Leveln, aber ohne Punkt. Das ist super, ich finde das gut. Jetzt marsch ins Klo, mach Thumbnail jetzt für die Folge fertig. Richtig. Vergiss nicht zu spülen. Nein, Entschuldigung, ich wollte aber nicht. Pathfinder ist ein schönes System und wir wissen, es hat Fehler, wir wissen, es gibt andere Systeme. Nein, wir werden nicht mit einer Waffe an unserem Kopf gefangen gehalten und gezwungen, das zu spielen. Das ist Schuld. Schuld. Sven schlagt dich vor der Fest. Ich hab's schon längst gemacht. Das ja, du musst auch sagen. Gesehen. Ach so, ja, klar. Ja, das hat. Ja, warte. Hau dich. Schulz, okay. Ich schneide das sowieso nachher zurecht, wie es ist. Ja, das sind die Probleme dahinter. Ich hab die Macht am Pult. Fertig aus Ende. Sven, der Time Lord. Welche Größe die Thumbs? 720p. So groß. Mit Hut. 720p, ich kann dir auch gerne nachher Material von meinem Gesicht schicken, damit du das da irgendwie einbauen kannst. Soll mir egal sein. Material von meinem Gesicht klingt so. Wow, dein Gesicht ist 720p breit. Wow, muss deine Haut eine schlechte Auflösung haben. Och, ist das niedlich. Meine Katze versetzt sich gerade in die geistige Haltung eines eingesperrten Tigers und versucht gerade mein Ledermantel zu zerren. Ja, okay, ich verstehe nicht, was sie da machen. Weil eben gerade sah es noch so aus, als würde es nicht machen. Pix oder den Temp. Nein. Gut, jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, wie gesagt, Kampagnenbuch 1. Wir spielen eigentlich eine recht, ich würde sagen, von den Charakteren her mittlerweile doch recht homogene Gruppe, obwohl es irgendwie so heterogen begann. Der eine, der gut war, ist ermordet worden. Und jetzt sind es nur noch Mörder-Hobos. Unverständlich war. Das ist eine homogene Gruppe. Ja, das stimmt. Ja, wir werden von unserem GM allgemein als Killer-Hobos bezeichnet. Ja, es ist einfach, ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt diesen einen abgefuckten, mir ist alles scheißegal, ich bin nur pro Natur Druiden, gespielt von meinem besten Kumpel und er macht das wirklich sehr gut. Er ist einsilbig und monoton und ja, dann ist das halt so. Der Kerl aus dem Wald. Genau, es ist der Kerl aus dem Wald, der hat auch nur einen Vornamen. Und ein Schwein. Und ein Wiesel. Und ein menschenschlechter Speer. Leucht. dann gibt es diesen, diesen Kerl mit, der 95% seines Lebens vergessen hat, der von Sven gespielt wird, der... Vorsicht, Vorsicht, wir treten hier sehr nah auf das Besitzgut von einer polnischen Computerspielentwicklerfirma. Richtig. Oh Gott, ich hab versucht, weiße Haare, Geralt von Rivia anzusprechen. Jesus, ey. Boah, ey, CD Projekt Red, come at me, bro. Weißt du, ich hab keine Angst vor euch. Sven vertritt hiermit nicht die offizielle Meinung von Knackpunkt.net und nicht sie unterstützen. Das ist alles bloß für satirische Unterhalte und er meint es nicht ehrlich und bitte verklagt uns nicht und Anonymous, bitte verklagt uns auch nicht. Warte, ich bin voll gut da drin, so Herzen irgendwie zu machen, so nicht. Hier, guck mal, da ist CD Projekt Red hier. Boah, sieht das spannend. Ich geb's auf, ey. Ich bin ein Spasti mit meinen Händen. So, aber ja, wir haben den Kerl. Richtig, ja, richtig. Dann haben wir gehabt eine Hexe, gespielt von meiner Verlobten Diana, die dann leider ausgeschieden ist. Die hat nicht so mega Spaß an dem Konzept von Rollenspiel. Und der Charakter hat in-Universe Pipi in der Hose bekommen und ist weg. Ja, genau, richtig. Also man muss ja irgendwie, man kann ja nicht plötzlich so puff und er ist verschwunden sein. Nee, es war dann dieses Fuck, no, nee, es hat mit. Nee, ich will die Story nicht spoilern. Deswegen, vielleicht wollt ihr dieses Abenteuer noch selber spielen. Aber auf jeden Fall haben wir dann noch gehabt einen Schützen. Und zwar war das Christians erster Charakter und es war der einzig gute Kerl. Und das ganz krasse Gegenteil war Bo's Charakter. Und das ist ein Asima Warp Priest, der er ist geminmaxed, fertig aus Ende. Und der möchte die Welt tot sehen, weil er dem Gott, der die Welt vernichten möchte. Also er folgt Majora's Mask. Ja, genau, richtig. Ja. Er folgt dem Mond aus Zelda. Mhm. Und, nachdem ich das mittlerweile auch gelesen habe, so die Götterwelt und so, ja, das trifft es echt schon am besten. Und ja, dann kam es zwischendurch zu einer tollen Situation, in der sich diesen Kerl haben loswerden können. Das war so geil. Es hat alles so wunderbar gepasst, weil alles einfach so random gepickt hat. Ja, es war ein unglaublich verhängendes Random Encounter, aber dann auch noch interessanterweise die Unfähigkeit von ein paar Würfeln von euch dann durch den Deal schnell zu Ende zu bringen. Das stimmt. Wir mussten ihn irgendwie zu Tode ringen, ne? Oder ja. Bo hat es war ein Würfelfest, wie sonst was. Das war super. Er liegt am Boden, er liegt am Boden. Auf ihn! So, aber dann stoß auch noch dazu der dunkle, mit Rabenfedern bekleidete Magier. In einer schneebedeckten Welt, in der er unsichtbar sein will. Ja. Hey. Super Charakter-Prinzip, aber er ist Zauberer. Fucking Magic, es klappt. Das ist richtig. Shit, wie hieß der nochmal? Romanov? Nee, irgendwas Russisches. Nikolas, genau. Oh, das Geilste war überhaupt, ey, dieser betäubende Schlag, ne? Beschwert sich bei mir, dass wir mitten im Feindesgebiet, wollte ich schon mal erwähnt haben, mitten im Feindesgebiet, ihr müsst euch vorstellen, wir waren in einem fremden Turm, das spoilert ja jetzt nicht. Doch, es spoilt das zweite Buch, nein. Wir sind in einem Turm, sind eigentlich noch in diesem Turm jetzt, wenn man es mal, ja, okay, jetzt nicht mehr, zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr das hier seht und hört, nicht mehr, aber sind in einem Turm gewesen, und wir konnten halt, wir sind halt so mitten im Speisesaal gewesen und ich sag mal, da gingen so zwei Gänge links und rechts ab mit 4-5 Räumen oder so und überall mussten wir praktisch Gegner vermuten. Überall. Und ja, Mikulasch, ja, können wir nicht ein bisschen rasten, dann kann ich meine Zauber wiederherstellen. So, wir müssen irgendwie 8 Stunden ja, in diesem Saal bleiben. Ja, ich hab ein Level abgeschafft, also möchte ich ja die neuen Sprüche kriegen. Ja, richtig. Er wollte unbedingt mit den höheren Sprüchen irgendwie rein und ich wollte unbedingt eine Winterpause machen. Und ich hatte keine Lust, die Leute nochmal zusammenzutrommeln, einfach damit sie 20 Leute slashen können, mit einem guten Gefühl nach Hause gehen nach 4 Stunden RP, obwohl das ja nur Hack'n'Slay gewesen wäre. Also habe ich das dann in die Runde gehauen und habe dann einfach gesagt, so, ihr habt jetzt den ganzen Dungeon gepult. Und dann... Du Arschloch. Dann war das ein Magier, der den kompletten Dungeon mit der Hälfte der Sprüche anfängt und ohne Pause durch musste. Und dann auch noch, er hat ein unglaublich nützliches Feature... Nutzt es dann aber echt lange nicht. Ich weiß nicht mehr, was er genau hatte, aber hatte wenn er jemanden mit seiner Faust trifft, betäubt er ihn. Ja, er konnte irgendwie einen Charakter damit ein paar Runden lang ununterbrochen in Stunlock halten. Und wir hatten nur zwei Gegner in wirklich großem Kampf und macht er nicht. So, yeah. Richtig, ein etwas größeres Monument, das irgendwie auf einmal da war. Ja, also in der Ecke war es ja eher bloß der Doppelgänger und der Wiese Magier. Ach so, ja, okay, okay. Ja, Entschuldigung, ich hatte vergessen, Christians, also Christians neuer Charakter und meiner, wir haben uns dann um ein etwas größeres Ding gekümmert. Das ist richtig. Außerdem, Christians neuer Charakter ist im Gegensatz zu seinem vorherigen, was war's, ein Tiefling? Ein Tiefling, ne? Ja. Ein Tiefling, so mehr Echsen ausgeprägt mit Federn am Kopf. Und ein Echsenteufel mit Federn am Kopf. Der naive Teufelskerl aus dem Süden, der aber guten Herzens ins Abenteuer gen Norden und keine rein. Ahnung von der Welt hat, dauernd bloß und weiße Lamas hat. Der nur weiß, je weiter er nach Norden geht, desto kälter wird's. Genau. Und stirbt und wird ersetzt durch einen Banjo 20 cm großen Ninja-Frosch. Den ja. ich von früher aus der Ausbildung kenne. Wir spielen praktisch Dragon Ball nach. So, er ist Krillin und ich bin Son Goku. Ja, nee, es ist mehr, wir hatten Meister, die sich in Konkurrenz standen und war so. Nee, stimmt, Entschuldigung, dann wäre das Son Goku und Tenshin Han. Wir waren halt die nächste Generation, so, nein, mein Schüler ist besser, nein, mein Schüler ist besser. Naja. Und also so viel kann ich spoilern, weil das ist halt so, das wird ja im Spiel nicht ausgelegt. Das ist halt sein Charakter ist praktisch für mein Missgeschick verantwortlich. Aber das weiß ich ja nicht mehr. Ja, das Pathfinder-Kampagnenbuch ist herrlich. Wie hieß das? Ultimate Campaigns? Ich glaube, ja, ein Ultimate Campaigns. Buch mit richtig schönen, einem guten Generator für Zufallshintergründe. Und das ergibt sich richtig schöne Sachen manchmal. Ja. Deswegen, das kann ich absolut nur empfehlen. Vor allem, warte, hattest du nicht nur leichte Schuldgefühle oder so? Ja, aber ich wollte ja bösen gerade, ja, also fuck it. Ja, ich habe nur aus Spaß das gemacht. Ja, das ist sowieso das Krasseste, der würfelt einfach ja, so. Ja, habe einen Freund verraten. Aus Spaß. Und es hat dir Spaß gemacht, ja. Das Spaß dir einfach. Aber ist okay, wir verstehen uns ja noch gut. Es ist mehr so eine Zweckgemeinschaft, weil halt das große Ganze uns mehr oder weniger dazu zwingt. Ja, irgendwann stirbt alle. Aber es ist eine schöne Kampagne. Hexen-Aids. Wir werden wahrscheinlich, ja, wir werden wirklich was dazu schreiben. Es ist nur, wir versuchen ja nicht zu spoilern. Also wenn ihr irgendwann mal die Winterkönigin-Kampagne doch mal spielen möchtet von Pathfinder, dann solltet ihr vielleicht die auslassen. Aber wir werden auch das gut taggen. Und vielleicht eine Warnung jeweils vorbei. Wobei ich finde eigentlich schon, so wenn wir mal irgendwie mal vielleicht noch Bo dazu kriegen, dass wir wirklich mal einen gesonderten machen, wo wir auch wirklich dann überall halt wirklich Spoilerwarnung reinmachen, weil das ist dann vor allem jetzt, wenn das dann mit dem zweiten Buch weitergeht, ich weiß nicht, wie gut das dann jetzt funktionieren würde, für den Rest dann irgendwie so eine, wie soll ich das sagen, so ein Bericht am laufenden Band oder so zu machen. Also sprich ein Podcast. Oder auf dem Laufenden zu machen. Ja, aber ich meine jetzt wirklich so als Blog-Eintrag jetzt nur. Ja, wir hatten es mal probiert. Das Problem ist, du hast dann eine Gruppe aus Leuten, die verschiedene Arten von Stimmen haben. Ja. Und manche, die haben wirklich, die sind viel zu laut und dann kriegst du die nicht raus, wenn du bloß mit einem Mikro gehst. Richtig. Nee, so meinte ich das gar nicht. Ich meinte wirklich in schriftlicher Form. Ich meinte wirklich in schriftlicher Form. Oh ja. Also wirklich als Blog-Eintrag halt. Deswegen so, das dann halt auf dem Laufenden zu machen, finde ich halt ein bisschen schwierig, ohne dass man wirklich dann so den ersten Teil, der ja wirklich jetzt über ein Jahr bei uns ging, was halt insgesamt nicht viel ist, aber was halt eine mega lange Zeitstrecke ist. Ja, das ist richtig. Auch in-game. Ich glaube, wir sind jetzt 2-3 Wochen unterwegs. Ja, dafür müsste halt einer mal aufgeschrieben haben, was passiert ist. Und das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ich weiß, was passiert ist. Also eigentlich wäre das nur Anekdoten erzählen. Aber das Es ist so. Es wär ja okay. Aber wie gesagt, das ist halt nur so, das kann man mal machen, aber fürs zweite Buch muss man erstmal gucken, wie es morgen läuft. Vielleicht lebt ja mal. Ich habe sowieso zu jeder Sitzung habe ich irgendwie das Gefühl, mein Charakter stirbt und ich habe irgendwie jetzt so wieder so im linken Hoden. Es zuckt wieder so unangenehm wie letztes Mal vor der ersten Sitzung, als mein Char schon irgendwie, ich glaube, nach der ersten halben Stunde fast draufgegangen ist. Ach komm, ich sag dir, alles wird gut, weil ich habe nämlich jetzt ein gutes Bier erwürfelt gehabt mit meinen Würfeln, die ich mir jetzt extra für den Charakter bei der Spielemesse geholt hatte. Also alles wird gut werden, solange ich bloß gut werfen kann. Aber Blitzrunde! So. Oh. 50% schnelleres Internet, als du haben solltest. Oder Immunität gegen Diabetes. Immunität gegen Diabetes? Ich kann den ganzen Tag. Nein, keine Erklärung. Ja. Redaktion sagt Immunität, Diabetes. Ich sag auch Immunität, Diabetes. Ich sag Internet. Einfach nur, weil wegen so. Was denn, Alter? Immunität? Auf jeden Fall Immunität. Und Sven war klar, dass er Internet nimmt. Nein, was war nicht klar, aber. Doch, ja. War's. Ich hab da Wetten drauf abgeschlossen. Ja, ich hab mir die Frage gecraftet dahin, dass wenigstens jemand eins von den beiden wählen müsste. Wow, das ist ziemlich schäbisch. Weil das ist ja, wir haben ja ein bisschen problematisch, weil jetzt haben wir ja schon ein paar der offensichtlichen Fragen rausgehabt vor den Blitzrunden. Deswegen muss man ja ein kleines bisschen überlegen, was ist wirklich ausgewogen, dass Leute nachdenken müssen. Oh, ich schaudere bloß, wenn irgendwann ein Psychologiestudent oder so etwas versucht, uns zu analysieren, bloß an den Entweder-Oder-Fragen und welche Antwort wir gegeben haben. Aha, Hund oder Katze, du mochtest Katze. Aha, das deutet sehr stark darauf hin, dass du Probleme hattest in deiner nahen Phase. What? Ja, okay. Okay, warte, das muss ich mir aufschreiben. Folge 6. Ja. Nee, das was ist das? Folge 6. Wir sind bei Folge 6. Folge 6, Minute 50. Christian, anale Phase, Best of. So. Nope, kein Best of. Filme, Rollenspiele und anale Phasen. Aber ich habe noch, ich habe hier was von independent.co.uk. Wartet ganz kurz, bevor du damit mach mal. Ja? Wir haben eine Blitzrunde aus der Redaktion. Als Licht von der US Air Force angegriffen werden oder unendlich Munition. Hä? Unendlich. Als Licht von der US Air Force angegriffen werden. Oder unendlich Munition. Ich glaube, als Licht von der US Air Force angegriffen werden, macht mehr Spaß. Deswegen. Unendlich Munition. Ich glaube, unendlich Munition, weil mit dem anderen kann ich irgendwie nicht so nichts anfangen. Ein Licht ist ein großer Ultra. Ja, ich weiß schon, was das ist, aber so, okay. Ja, der Kontext, weil das ist nichts Positives. Nichts Positives da drin und das andere ist, unendlich Munition haben. Doch. Nein. Die Redaktion versucht wieder zu erklären. Egal, ignorieren wir einfach mal die. Ich habe was aus dem Thema Health and Families. Oh, Leute, verhütet doch endlich. Homöopathie. Ich frage mal lieber vorher. Homöopathie? In irgendeiner Form schon mal Bekanntschaft damit gemacht? Homöopathische Mittel an sich, ja, kenntnistechnisch, erfahrungstechnisch, nahkampftechnisch, nee. Also wie stark ist es in Homöopathie? Ist es dieses, ja, ich mache irgendeinen Wirkstoff, verdünne den 20.000 Mal und das soll jetzt was bringen? Das ist eigentlich der Inbegriff der Homöopathie, ja. Ja, genau. Nein, aber manchmal ist Homöopathie, ich esse auch einfach bloß diese Zwiebelwurzeltabletten und die machen doch irgendwas, aber es soll... Selbst die musst du ja irgendwie mit Wasser trinken, oder nicht? Ja, geil, oder so normale Tabletten mit Wasser trinken. Das Wasser ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du bei dem einen, ich habe irgendwas gelesen mit, dass irgendwie so diese Gänsetabletten da so wenig Gans drin ist, dass du irgendwie mehr Tabletten essen musst, als produziert wurden, um garantiert etwas Gans drin zu haben. Geil. Ja gut, aber das passt auch ganz gut dazu, denn eine Studie, eine offizielle längerfristige Studie hat nämlich jetzt ergeben, dass in 0 von 68 Krankheitsfällen Homöopathie etwas bringt. Also kurzum gar nichts. Naja, das ist 0 von 68. Es gibt mehr als 68 Krankheitsfälle. Ja, die da getestet wurden. Das waren, warte, lass mich mal kurz gucken. AIDS, Krebs. 57 systematische, also was das Ganze umfasste jetzt. Ne? 57 systematische Zusammenfassungen. Aus 176 individuellen Studien, die insgesamt sich auf 68 Zustände bezogen haben. Okay. Also Krankheits- bzw. Gesundheitszustände bezogen haben. Und in keinem einzigen Fall kam es dazu, dass homöopathische Mittel in irgendeiner Form einen positiven Effekt hatten. Ja. Sondern eher wie ein Placebo fungierten. Ja, das reicht doch. Amüsiert das. Aber ich halte das nicht, also... Ich bin nicht überrascht, sagen wir es so. Nee, ich auch nicht. Ich finde es halt nur, also ich, so von meiner generellen Haltung homöopathischen Mitteln gegenüber ändert das ja nichts. Es ist nur, falls man sich jetzt wundert, warum ich andauernd in die Richtung hier gucke, unter der Webcam ist der Bildschirm, auf dem die ganzen Themen bei mir laufen. Ja. Deswegen, okay. Also mich wundert es ja auch nicht wirklich. Ich finde es halt nur gut, da endlich mal sowas zu haben, wo man manchen Leuten, die ich jetzt auch kenne, die dann auch sagen so, ja, nimm doch das, also nimm doch hier homöopathische Kacke XY, geh doch nicht zur Apotheke und hol dir den ganzen Chemiescheiß. Das habe ich auch direkt schon an die Leute verteilt. Das ist ein absoluter Fehler. Das ist so, als ob du sagen würdest, ah, guck mal hier, Big Bang Theory. Irgendwie etwas wurde bewiesen. Gravitationswellen wurde bewiesen. Also kannst du nicht an Gott glauben. Ja. Zum Beispiel. Das ist, zum Beispiel. Nein, du kannst nicht Leuten, die halt... Ich kann nicht das machen, ob es Sinn macht oder es was ist da wirklich Homöopathie? Machen. Homöopathie ist dieses, dass es nicht Medizin ist, sondern sonst was. Das heißt, du kannst mit medizinischer Begründung nicht kommen. Warte, Homöopathie ist an alternative medicine based on the idea of diluting a substance in water. Ja. Die Sache ist folgende. Leute, die diese ganzen aus der Homöopathie stammenden Alternativmedizin-Sachen zu sich nehmen, um Wehwehchen A und Krankheit B und Seuche C zu behandeln, beziehungsweise loszuwerden oder Symptome zu lindern, nehmen die und fühlen sich vielleicht auch zu einem großen Teil wohl dabei. Ob das jetzt ein Placebo-Effekt ist oder nicht, wenn diese Studie sagt, hey, in 0 von 68 Fällen ist nun mal, ne, raus. Mhm. Es hat halt bei keinem dieser 68 Fällen in irgendeiner Art und Weise effektiv etwas gebracht. Dann ist das so. Wenn die Leute allerdings daran glauben, dass es hilft und mit diesem positiven Gefühl, also den Placebo-Effekt, Kampf gegen die Krankheit rangehen und den Placebo-Effekt hervorrufen, genau das, darauf wollte ich nämlich hinaus, dann fuck it, dann lass die Leute doch einfach diese homöopathischen Sachen nehmen, wenn es dann im Endeffekt durch gutes Glauben, also durch guten Glauben und, naja, Placebo halt hilft, dann... Nein, das Problem für mich ist aber die Sache, dass dann viel zu viele denken, ja, dann brauche ich ja nicht die richtige Medizin zu nehmen, was absolut ein faktischer Fehler ist. Wenn du es als Unterstützung damit nehmen möchtest und es dir besser geht, weil du dann auch noch Placebo oder so dazu hast, okay, aber verdammt viele Probleme kannst du dir nicht einfach wegwünschen, bloß damit, dass du irgendwie dir Gänsefett auf die Füße schmierst oder so. So, nein. Also ich denke da wahrscheinlich sowieso ein bisschen radikaler, aber ich denke, Medizin an sich ist sowieso ein Fehler, weil... In dem Moment, wenn du irgendeine Krankheit hast, dann hast du Scheiße gebaut. Dann hast du nicht genug und genau auf deinen Körper gehört. Nein. In den meisten Fällen. Es gibt ganz, ganz, ganz, ganz, ganz selten tatsächlich große, krasse Ausnahmen. Krebs zum Beispiel. Wo was vererbbar ist. AIDS. Gendefekte. AIDS ist nicht auf den Körper gehört, sondern. Das ist richtig. Mhm. Gut, ne? Aber. Schnupfen, jemand hat dich angehustet. Okay, Alter, also du packst Tetanus. Die AIDS-Tasche aus. Tetanus, du hast dich geschnitten irgendwo und das nimmst, ist plötzlich... Du nimmst allerdings jetzt auch wirklich so Dinge, wo selbst jemand die homöopathische Mittel benutzt. Ich wollte gerade sagen, weiß, dass das da nicht was heißt, hey, ich habe AIDS, ich nehme jetzt dieses homöopathische Öl und streich mir das unter die Augen und dann werde ich den AIDS los. Nein, da geht keiner dran. Von wegen? Also, es gibt Leute, die das denken. Es gibt Leute, gut, die... Gut, dann sind das dumme Menschen. Dann sind das wirklich dumme Menschen. Ich sage ja, ich wollte ja damit jetzt nicht sagen... Ja, und hast du mal den Durchschnittsmenschen gesehen? Warte, das ist jetzt ganz wichtig. Ich wollte ja damit nicht sagen, dass diese Menschen dumm sind. Ich wollte ja nur sagen, dass jetzt endlich mal für mich persönlich wirklich mal etwas jetzt so mal da ist, wo ich mir jetzt so selber mal auch wirklich mir das jetzt durchlesen kann. Für mich auch wirklich sagen, okay, gut, hatte ich recht. Danke. Gut, aber hast du mal den Durchschnittsmensch gesehen? Woher kommt denn jetzt diese Studie? Wer hat die Studie denn durchgeführt? Korrupte Mediziner, die bloß bezahlt werden von Big Pharma. Das schreibe ich dir gleich, das muss ich weiter recherchieren, der Artikel ist was länger. Eine Sekunde. Alles bitte. Klar, okay, kein Problem. Mach ich dann was gleich, ich nur sagen sag wollte, was, gleich. Was ich nur sagen wollte, war, ich bin der Meinung, wenn du irgendeine tödliche Krankheit hast, die jetzt zum Beispiel einfach weil Genpool, ja, weil vererbbar oder sonst was, dann... Ah, hier ist es, Entschuldigung, British Medical Research Council hat die Studie veröffentlicht. Ja, schreib mir das gleich nochmal, dann gucke ich mir das gleich an. Oder schick mir mal den Link dazu, dann gucke ich mir das gleich nochmal. Ja, mach ich weiter. PS, wir sind keine Mediziner. Wir sind sowas von keine Mediziner. Wenn du eine tödliche Krankheit hast, dann sollst du daran sterben. Das ist meine Meinung. Da gehe ich auch ganz hart und ehrlich so, Fakt, so ist das. Wenn du Brustkrebs hast, dann ist das so. Es ist schlecht für den Genpool, wenn man versucht, dich weiter am Leben zu lassen und du dann Kinder zeugst und das Zeug weiter in die Zukunft reinreichst. Es ist de facto schlecht. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man tatsächlich sagen kann, hey, da, nimm diese Tablette und du bist den Krebs los. Dann ist es wieder okay. Aber das ist bis jetzt noch nicht der Fall. Wir sind sowieso viel zu viele, meiner Meinung nach. Aber das ist, wie gesagt, das sind nur meine radikalen. Wir von der Krankpunkt-Redaktion sind keine Nazis. Wir sind keine Nazis, aber Nein. Nein. Rasse, ethnische Egal, was du jetzt sagst, kann ich das sagen. Sorry, aber nein, wir schneiden das Thema mal, glaube ich, am besten ab. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. So, gehen wir einfach weg. Entschuldigung, ich wollte nicht, dass so, das so Blitzrunde. Hund oder Katze? Katze. Boah. Und ich vergesse, was es über eure anale Phase sagt. Selbst die Redaktion sagt Katze. Das war wieder. Bam. Hund. Katze sagt Achso, du möchtest also einen dummen Katze. Sklaven haben, okay. Ja. Gut. Ja. Oh Mann. Das sagt mehr über dich aus, als über uns. Ja, das sagt mehr über die Menschheit aus oder den Wert, den die dafür gehabt haben. Fuck you. So, wir wollen ja nicht weiter diskutieren darüber. Oh Gott. Okay, warte, ich habe noch was Gutes. Und zwar, wo wir schon eben mit Homöopathie bei Geldabzocke wären. Oh, da war gut nachgetreten. Wir werden so von der scheiß homöopathischen Industrie verklagt werden. Ja, ist egal, come at me, Bro. Ich habe Anonymous und CD Projekt Red hinter mir. Mir kann nichts passieren. Bitte hackt und verklagt uns nicht. Hashtag Homo-Ticket. Das ist ein Homeo-Ticket. Gott, ich komme ja nicht klar. Ja, genau, vertippt. Homo-Ticket. Gut, wir haben Folgendes. Also, ich bin ja mal wieder auf unserer Lieblings- Hust, Ansgars und meiner Lieblings-Infoseite, was die Spielewelt angeht. Okay. Unterwegs gewesen und wie sehr habt ihr früher in irgendeiner Form Beat'em'ups gespielt? Fast nix. Schon, aber ein paar Jährchen und dann irgendwann habe ich andere Spielgenres für mich entdeckt. Okay, gut, dann, aber ich nehme mal an, ihr werdet schon mal in eurem Leben, ja gut, Ansgar, genau, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, nämlich Super Nintendo Street Fighter 2 Turbo, King of Fighters, Mortal Kombat. Jo. Und zwar wollte ich nämlich, sag ich mal, auf den, würde ich schon sagen, mitunter bekanntesten Vertreter des Ganzen eigentlich, zumindest nicht, ich bin mir sicher, aufgrund der Verkaufszahlen zumindest, Street Fighter. Da würde ich echt meine Hand für ins Feuer legen, dass die echt die größten oder die höchsten Verkaufszahlen über die Jahre haben. Insgesamt gerechnet. Ja, weil die haben so diesen Push bekommen nach dem Film, den sie gemacht haben. Und den anderen Filmen, den sie gemacht haben. Aber wie viel Geld würdet ihr denn potenziell heute für so ein Spiel ausgeben? Bei vollem Umfang. Und diese Frage stelle ich jetzt. In vollem Umfang. Zusatzcharaktere und keine Ahnung. Dollar für nehmen wir mal DLC-Politik raus, weil das ist wirklich so, das treibt gut. Den Preis nur unnötig in die Höhe. Null Euro. Viertel Dollar für eine Runde. Gute Antwort. Okay, Props für die Antwort. Nein, also folgendes. Es ist jetzt nämlich Street Fighter 5. War der nicht schon längst raus? Oder kam jetzt schon in den Handel, ja? Ja, der ist jetzt raus. Kam am 16. Ach nee, ich dachte, das wäre irgendwie ein anderes, wo so lange, lange raus war. Scheinbar habe ich 4 und 5 verwechselt, die sind eh alle gleich irgendwie. Street Fighter 5 kam raus und zwar, wenn man es jetzt mal so sieht, man hat nämlich, jetzt passt mal auf, man hat für 60 Euro nur folgende beiden Modi, Story und Survival. Ja, wenn die einen 80 Stunden dauern und die anderen 20, dann ist es doch okay. Die Story ist die übliche Story mit, warte. Son Goku muss versuchen, die 7 Dragon Ball zu sammeln, um Shenlong zu rufen. Mit 8 Kämpfen, da müsste ich jetzt allerdings auch irgendwie mich nochmal weiter... Aber es fehlt sonst alles. Okay, es ist das also nicht wert und es hat nicht mal Jiggle-Boobs-Mechanik, um uns dazu zu bringen, die Plotlines gar nichts. Gar nichts. Und es kommen sogar sehr wahrscheinlich dann wieder halt DLC-Editionen, wie auch immer. Aber wie Ansgar schon schreibt, es ist wieder mal so massig zu wenig Content für viel zu viel Geld. Und er bringt auch eigentlich genau das nächste Beispiel, was ich nämlich bringen wollte. Das letztere, bekanntere des Ganzen, wo das ja wirklich gepusht wurde bis zum geht nicht mehr. Ist ja wirklich Battlefront jetzt gewesen. Der neue Teil, der wirklich einen Season Pass hat, der 50 Tacken kostet. Und wo jetzt, glaube ich, schon das erste DLC rauskam und das irgendwie so gefühlt ein Content von irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht 10 Euro hatte. Ich mein, Junge, du darfst echt nicht vergessen, Battlefront ist damit natürlich der Teil, den du nicht unterschlagen darfst, ist ja Star Wars Battlefront, oder? Richtig. So, ja, Star Wars. Ich gehe mal davon aus, die Leute, die jetzt zuhören. Star Wars, für jedes Mal, wo Star Wars draufsteht auf einem Star Wars Produkt, sind das nochmal, wir werden jetzt verklagt, sorry. Star Wars, 15 oder 20% mehr Geld dafür. Das ist de facto so. Yoda ist es. Egal, was es ist. Ich meine, geh mal in den scheiß Laden. Ich habe heute verdammte scheiß Taschentücher gesehen mit Yoda-Aufdruck oder so ein Kack. Aber findest du, das ist eine gute Entwicklung? Ja, natürlich nicht. Aber das ist, du sagst wegen der zu viele Preis für ein Spiel, was wenig Content hat. Wenn du da den Star Wars-Bonus runterrechnest, bist du eigentlich wieder komplett im normalen Bereich. Ja, gut, aber. Das heißt, das Problem ist an Star Wars da und nicht, dass das Spiel so ist. An den bestimmten. Es ist ja so, die Spiele orientieren sich preis-leistungstechnisch irgendwo aneinander. Das bedeutet also, wenn ein neues PlayStation 4-Spiel rauskommt, es ist egal welches Genre, es ist egal welcher Hersteller, es ist egal welches Studio dahinter steht, es ist egal wer das vertreibt. Die kosten am Anfang alle gleich. 70 bis 80 Euro. Punkt. Und wenn es jetzt eine Sonderedition ist, wo du noch den Season Pass mit dabei hast und keine Ahnung was, dann kostet das halt 100, 120. Gut. Jetzt Dark Souls 3 vorbestellen. Aber nein, du musst ja immer noch Star Wars rausgucken, weil Star Wars hat selbst es geschafft, die verdammten, das war doch Star Wars, die verdammten Kinos unter Druck gesetzt hatte mit, wenn ihr den Film sehen wollt, dann müsst ihr uns mehr Geld abdrücken an Disney. Ja, das war Disney. Deswegen, die sind groß genug, die können anders spielen mit der Scheiße. Die können das anders machen. Ist halt kacke, aber das sind Fanboys, das ist nun mal so. Ja gut, okay, vielleicht fühle ich mich da auch nur zu persönlich angegriffen, weil eines meiner Lieblingsentwicklerstudios da jetzt praktisch mit drin sitzt, weil die das Spiel ja gemacht haben. Das ist in dem Fall DICE. Tja. Aber das ist dann All hail den großen gefrorenen Kopf. Das ist dann natürlich meine Geschichte. Aber was ich da auch noch zum Thema habe, ist die Fallout 4 DLCs, beziehungsweise besser den Season Pass, falls da irgendwer in irgendeiner Form was mitbekommen hat. Nö, ich habe bloß mitbekommen, dass sie irgendwie jetzt Multiplayer machen wollen. Echt? Cool. Dann erzählen wir davon gleich mehr, weil die Sache. Das war alles, was ich mitbekommen habe, dass irgendwie die Fallout 4-Macher jetzt Multiplayer für Fallout wollen, weil, ja, scheinbar ist es jetzt toll für die. Okay. Nein, weil die haben jetzt Folgendes gemacht. Ich weiß nicht, ich rieche da irgendwie eine sehr, sehr, sehr, sehr komische Sache im Hintergrund, von wegen, es wurden nicht genug Season Passes oder so verkauft. Oh. Die versuchen das jetzt irgendwie mit irgendeiner Pseudo-Marketing-Strategie irgendwie noch in die Höhe zu treiben. Das habe ich das Gefühl zumindest. Wobei, ich muss auch zu allem, was ich jetzt sage, ich muss dazu immer vorher sagen, egal ob jetzt zum Beispiel bei Battlefront, wobei ich da sogar schon beim Grundspiel jetzt schon die 60 Euro ein bisschen zu viel fand, für was das da effektiv drin ist. Keiner ist ja verpflichtet, einen Season Pass zu kaufen. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Mann, das größte Problem, was ich gerade habe, ist einfach dieses, so, oh, das ist zu viel Geld, aber ich rede hier gerade in einer Gruppe mit Leuten, die Tag 1 sich die verdammten Buggy-Spiele holen für 60 plus Euro. Richtig. Ihr seid selber schuld, wenn ihr euch mehr Geld aus der Tasche zieht. Die haben gesehen, dass ihr so scheiße viel zahlt. Das ist vollkommen richtig, aber der Preis sorgt dafür, dass ich nur ausgewählte Titel besorge. Das bedeutet nicht, dass ich mir jedes Spiel hole, das rauskommt, einfach weil es ist ja auch, du wirst ja mit Spielen zugeschissen. Wenn ich mir zum Beispiel. Es kommt alles nachlang, es kommt alles Mögliche raus, ne? Und dann gibt's so da ein Leckerchen, das hätte ich gerne, da ein Leckerchen, das hätte ich. Also ich kann sagen, summa summarum pro Monat kommt ein Spiel raus, das ich gerne hätte. Das ist schon viel, finde ich persönlich. Aber das ist das, was ich dafür bezahlen möchte. Und wenn ich dann jeden Monat dafür 60 Euro bezahlen muss, dann bezahle ich dafür jeden Monat 60 Euro. Ich weiß nicht, ich bin eher bei der Aufnahme, ich bezahle einmal alle 6 Monate beim Steam Sale irgendwie 15 Euro oder so und habe ein Dutzend Games, die ich mir für den Rest des Jahres zocken kann. Das ist auch okay, aber wie gesagt, jeder geht da ja anders. Ich kann es verstehen für manche Games, die einfach bloß, du hast eine Online-Community, die sehr stark darin ist und ein Multiplayer, also möchtest du da sein ab Tag 1. Absolut verständlich, mach das. Mhm. Du hast ein Spiel, was sehr, sehr spoilertechnisch ist oder so, was sehr gut dadurch gemacht wird. Okay, spiel es sofort, sobald es da ist, wenn du Probleme damit hast. Wie, was bei der. Wie zum Beispiel Life is Strange oder sonst was. Was halt einfach bloß wieder plotzt durch, wenn du da auch noch nur ein bisschen was in Communities bist, die über das Spiel reden würden, wäre es natürlich viel von dem Spaß der weggefressen. Ach so, ja, weil die Community komplett über die Inhalte und nicht über die Mechanik redet. Wie halt zum Beispiel auch sonst die ganzen Telltale-Games, weil da, wenn du da nicht sofort die spielst, sobald die rauskommst, wird dir, wenn du ein bisschen in der Community drin bist, garantiert das gespoilt. Deshalb, wenn du darin bist, absolut, spiel's. Sonst, meine Fresse, habt ihr so wenig Geduld, dass ihr nicht irgendwie ein halbes Jahr warten könnt, um das irgendwie um 90% fallen zu sehen, den Preis, also... Was? Also klar, es ist nicht so, dass wenn ein Spiel rauskommt, das ich haben möchte, das wollte ich jetzt gerade nicht damit äußern, ich muss es nicht sofort haben. Ich kann da auch Monate drauf warten. Ich kann da sogar Jahre drauf warten. Aber das ist dann das ausgewählte Spiel. Ja, aber nee, du hast ja gesagt, weil das so viel Geld kostet, hole ich mir bloß ganz wenige. Das heißt, deine einzige Begründung, warum du nicht mehr Spiele holst, ist, weil es so viel kostet. Würdest du aber warten, würdest du mehr Spiele holen können. Ja, das ist richtig, aber würde ich mehr Spiele holen, dann würde ich von den Spielen pro Spiel weniger haben, weil ich wenig Zeit zum Zocken habe. Das ist Grund 2. Nein, dann hätte deine Begründung sein müssen, ich kaufe mir eh wenig Spiele, weil ich wenig Zeit zum Zocken habe. Mhm. Wenn du aber gesagt hast, deine einzige Begründung dafür, dass du wenig Spiele kaufst, ist, dass du nicht das Geld ausgeben möchtest dafür, dann kannst du nicht das andere Argument dahinterher ziehen, weil das zieht sich dann auch auf die Grundargumente rein. Christian, bitte werde niemals Anwalt. Objection! Nein, aber trotzdem, es ist halt, worauf ich jetzt bei Bethesda jetzt hinaus wollte, ist, Ansgar hat es ja schon mal hier in den Post geschrieben, da bin ich nämlich ein bisschen besorgt jetzt bei Fallout 4, weswegen mir das ein bisschen sauer aufstößt im Moment. Weil ich bin jetzt zum Beispiel auch einer, wie Christian schon beschrieben hat, ich kaufe mir Spiele auch sehr, sehr gerne zum Release, auch wenn ich ganz genau weiß, deswegen, Ansgar, ich bin auch Team Bethesda, danke. Auch wenn ich weiß, dass sie verbuggt sind, was bei Bethesda ja leider so ein Ruf ist, den sie sich ja wirklich ehrenvoll erarbeitet haben. BioWare. Ja, BioWare hat Fallout für mich jetzt kaputt gemacht. Da musste jetzt eine Mod her, damit ich endlich meine komplette Dialogoption wieder lesen darf. Fick dich, BioWare. Hier, da, die Finger in deine Richtung. So, guck mal, hier, an der Hand sogar vier Finger. Und kannst hier einfach noch nicht erraten, was die Option ist, bloß von ein paar Wörtern daraus? Dann bist du halt Fickern. Schlecht. Ja, das Problem ist, in der Anfangszeit stand da ja nicht wirklich so, was du wirklich sagst, sondern einfach nur ein Stichwort, was dann aber in eine komplett andere Richtung ging. Was so eigentlich genau das Gegenteil war von dem, was ich eigentlich dahinter vermutet hatte. Deswegen, ja, das ging mir schon ein bisschen gegen den Strich. Oh, und auch ja, du hattest auch im ursprünglichen Sinn bloß 3 Leben mit Mario, also das ist ja voll scheiße, wir müssen bloß einen Mod nehmen, damit du 2000 Leben hast, das ist ja viel besser. Das eine hat mit dem anderen doch nichts zu tun. Hat es auch nicht wirklich versucht, was gerade kam. Nein, aber was mir halt ein bisschen sauer aufgestoßen ist, die haben jetzt ja schon Informationen zum ersten DLC gebracht. Ich sag mal, ich beschwere mich jetzt generell jetzt auch nicht über die... ich beschwere mich eigentlich schon über den Inhalt des DLCs. Aber im Allgemeinen bin ich es ja gewohnt, sage ich mal, vom Bethesda selber, weswegen mich das ja noch ein bisschen mehr gerade abfuckt. Bin ich ja, wie soll ich das sagen, schon ziemlich, ist mein Babyhintern schon ziemlich gepudert worden mit den DLCs, vor allem was Fallout 3 und Skyrim anging. Also das sind ja wirklich nochmal massige Zusatzstunden, die da auf einen zukommen. Für, ich sag mal, wenn man es halt sich im Sale kauft, okayes Geld. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur an die Skyrim Add-ons denke, die haben bestimmt zusammen nochmal 30, 40 Spielstunden, wenn nicht sogar noch mehr. Finde ich schon echt gut. Die Sache ist halt nur von dem, was ich jetzt vom ersten DLC gehört habe. Das ist halt, wie gesagt, Stand heute, was ich gehört habe. Ich weiß nicht, was noch in der Zeit jetzt dazu kam, seitdem ich mir das durchgelesen hatte. Deswegen bin ich da nicht ganz auf dem Laufenden. Aber es soll wohl ein DLC sein, wo du jetzt nur einen Hund kriegst. Einen Bot dazu bekommst. Oder die so ein Sentry-Bot irgendwie, wo du Teile von dem in der Welt finden kannst und den irgendwie dann ein bisschen upgraden kannst. Und das ist das DLC. Das erste. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das insgesamt kosten soll. Das lässt nur echt ein bisschen sauer aufstoßen, wenn ich bedenke, dass ab dem 1. März der Season Pass teurer wird. Und zwar von rund 30 Euro, ich glaube, auf 50 Euro. Boah, wirklich. Mit der Begründung, dass sie besseren und mehr Content rausbringen wollen. Das ist herrlich, weil jetzt das hier sieht so aus, so, yes, die Modder-Community kriegt doch endlich, nachdem Steam das Modden für Geld aufgegeben hat, was das ist nicht ein Fernmod? Das war ein richtiger okay. Und ich finde halt schon wirklich, ach hier, die heißt, steht's ja sogar, Automatron soll das heißen, also Automatron. Oh, wenn's das wird im März veröffentlicht. Und nur dieses DLC mit dem Bot, wo den du irgendwie ein bisschen upgraden kannst. Ich glaube, seine Waffensysteme und wo du Teile von denen finden kannst, um den zusammenzubauen, kostet 10 Euro. Ja. Und das ist echt so, stoßt bei mir echt schon ein bisschen arg auf. Allerdings haben sie schon zwei weitere Sachen angekündigt. Dann Wasteland Workshop. Wo du lebendige Wesen fangen kannst, um die dann auszustellen von Raider Miss Todeskrallen und dass du dann gefangene Kreaturen zähmen kannst und die dann mit dir mit dem Kampf mitnehmen kannst. Mhm. Das soll dann 5 Euro kosten, soll im April 2016 kommen. Und dann das erste große, da muss ich allerdings mal kurz. Achso, das ist dann aber für 25 Tacken Einzelkauf. Far Harbor, wo du dann praktisch ein neues, also praktisch so wie hieß das, The Pit oder so, wo du neues, oder Operation Anchorage bei Teil 3, wo du irgendwie ein komplett neues Gebiet mit neuen Quests und so bekommst und auch neuen Personen und so weiter. Und, also, nee, warte mal, wie hieß das? Dieses eine, wo auch die Levelgrenze erhöht wurde. Keine Ahnung, 3D gespielt, aber Sven, wirklich, das klingt grausam schlecht. Was denn? Meine Argumentation oder was da kommt? Nein, einfach diese ersten zwei Mods. Weil wirklich, du willst verdammt nochmal Pokémon ausstellen können für Viecher. Und ja, das ist halt ernst gemeinter Mod. Das wird 4,99 kosten und 9,99 dann das DLC mit dem Bot. Und das erste, wo wirklich, sag ich mal, vernünftiger mehr Content kommt, wird dann 25 Tacken Einzelpreis kosten. Wenn das im Steam Workshop also den gesamten Stern wäre, würde ich nicht draufklicken auf Yay, macht Pokémon aus euren Gegnern. Pokémon ist ein cooles Game, aber nicht in fucking Fallout 4. Was aber ganz witzig ist, für alle Erweiterungen plant Bethesda eine Beta-Phase ab sofort, wo man sich bei denen auf der Internetseite anmelden kann. Und wird man als Tester ausgewählt, bekommt man den vollständigen DLC geschenkt und muss ihn nicht kaufen. Aber ich will wissen, wow, und wenn man den DLC als Tester gespielt hat und sagt, der ist schlecht, dann kriegst du ihn trotzdem. Ja, hast du den dann auch geschenkt? Ich guck mal kurz bei Bethesda.net. Ha, guck mal, sogar Bethesda. Wir haben übrigens einen neuen, haben wir schon erwähnt, dass wir eine neue URL haben. Das kommt auch nachher, aber ich bin wirklich sehr angenehm überrascht, dass du scheinbar kein Problem hast, Bethesda und so zu erwähnen, aber dein Bier verdecken möchtest, weil, oh nein, wir dürfen ja nicht Produkte und Firmen erwähnen. Ja, weil Bethesda wird mich nicht verklagen. Sicher? Weil Bethesda verstanden hat, wie YouTube und Internet funktioniert und wie Werbung funktioniert. Egal in welche Richtung, egal ob positiv oder negativ. Hauptsache, man ist irgendwie im Gespräch. Ja. Wirklich? Werbung sicher? Halt. Ey, sogar negative Werbung ist Werbung. Richtig. Okay, Bethesda, fuck you, und dein scheiß Fallout 4, warum hast du so scheiß hohe Anforderungen und sieht nur ein kleines bisschen besser aus als Fallout 3? Das ist absolut Bullshit, weil wenn ich mein kleinen Rechner kann das nicht nachziehen, Christian, das ist absolut scheiße, Christian. Fuck you! Christian, 30 Euro die Woche plus 500 Euro Kaution, dann kannst du meinen Rechner haben. Screw you. So, mit Computerspiel war ich nämlich auch ein kleines Thema, das ich mal anschneiden wollte. Einfach bloß. Darf ich noch kurz mal? Noch eine Sekunde. War aber verständlich, was ich damit ausdrücken wollte, ne? So, das Battlefront-Thema vielleicht nicht so, aber wenn es jetzt so in die Richtung geht, dass das so langsam ein bisschen sauer aufstößt, für wenig Content viel Geld zahlen zu müssen. Ja, aber ihr kauft es trotzdem, also wo ist die Überraschung? Ja, ich werde mir den Season Pass nicht kaufen, tut mir leid. Also, nein, aber du müsst die DLCs ja einzeln kaufen und insgesamt dann mehr bezahlen als das. Vielleicht irgendwann mal einzelne, aber ich werde mir ganz bestimmt nicht den Season Pass komplett kaufen für alles. So, wenn dieses Far Harbor, weil das hört sich ganz okay an. Ich bin auch kein DLC-Freund. Es sind dann, wenn, dann ausgewählte Sachen, wo ich dann durch Berichte, durch Let's Plays, durch Reviews oder einfach durch private Kontakte weiß, hey, der Inhalt lohnt sich. Da kann man dann schon mal zuschlagen. Aber ansonsten bin ich auch kein Fan von sowas. Gut, aber Entschuldigung, Christian, du wolltest. Also ich war ja auch beim Computerspielthema und wir haben da. Genau. Habt ihr eigentlich schon die Bilder gesehen? Trailer hab ich jetzt auch noch nicht gesehen von Assassin's Creed, dem Film. Echt, du hast einen Trailer? Nein, aber ein Trailer, ich weiß gar nicht, ob es raus ist oder so, wollte ich nicht vorwarten, aber halt, vielleicht, wenn das Video rauskommt, könnte es sein, keine Ahnung. Es war bloß, mir ist es scheißegal, ich guck Trailer. Und wir haben ja alle Hoffnung und möchten, dass es doch ein guter Film wird. Das ist richtig. Und ich meine, die haben auf jeden Fall, ich glaube, es wird nicht, wie hieß nochmal der Schwanz, den keiner mag aus Assassin's Creed? Den Schwanz, den keiner Damien, mag. Damien, nee, wie hieß der nochmal? Ich hab nie eine Crash. Der in der Echtzeit. Ich habe 20 Minuten Desmond. Ich habe 20 Minuten des ersten Teils gespielt. Wollte schon erwähnt haben. Ich fand ihn da so scheiße. Mit ihm wird ja scheinbar im Film wahrscheinlich nichts vorkommen. Also ist das schon mal eine gute Idee gewesen. So, aber also das ist ja nicht, es hat die Chance, gut und toll zu werden. Und welche Videospiele, denkt ihr, würdet ihr richtig gerne sehen, demnächst verfilmt? Und wen würdet ihr als Schauspieler darin haben wollen? Videospiele, die ich gerne demnächst mal wieder verfilmen würde. Die du aber auch denkst, dass die das Potenzial haben, einen guten Film zu liefern. Neu verfilmt? Zählt neu verfilmt auch? Wenn der letzte richtig scheiße war. Ja, dann würde ich gerne Tomb Raider mal in die Runde nochmal werfen. Die waren für die Zeit okay eigentlich. Das waren einfach bloß normale Actionfilme. Nein, okay. Ich habe da tatsächlich zwei. Ja, okay, einfach weil die erste Verfilmung so scheiße war. Super Mario Brothers. Die war geil! Einfach bloß diese bescheuerte Plot, nein, das war. Trust the Fairness. Also, jetzt war ohne Scheiß. Es ist die erste Videospielverfilmung weltweit und sie hat so ass gesackt. Das ist so ein schlechter Film. Ansgar, kannst du bitte aufhören, meine Ideen zu klauen, die ich in die Runde werfen will? Du dummer Bastard, der letzte Woche schon. Oh. Also, die Redaktion hat uns geschrieben: Splinter Cell mit Tom Hardy, Bane in Batman. Was sogar in Realität mal im Gespräch. Ja, okay, aber Sachen, die in Realität im Gespräch sind, sind ja schon ein kleines bisschen unfair. Richtig, aber was ich unbedingt auch verfilmt sehen wollen würde, wäre zwar Another Alien Movie, aber XCOM. Ich wüsste noch nicht, mit welchem Schauspieler, keine Ahnung. Also, Mark Wahlberg wäre cool. Was ich mal wirklich gerne sehen würde, wäre Team Fortress. Mir gefallen die Trailer echt so gut, ich würde mal wirklich einen ganzen Film davon sehen. Ja, okay, das ist ein animierter. Ich dachte, ich hätte im Kopf natürlich okay, ein bisschen mehr für Real Life gedacht, aber ja. Aber Team Fortress fände ich eine sehr witzige Idee. Würde ich auch wirklich reingehen. Da ist ein bisschen problematisch, dass ja die Sprecher einige schon verstorben sind, was mit den letzten Videos das sehr traurig gemacht hat, dass Charaktere nicht sprechen konnten. Ansgar schreibt sich, ich hätte gerne einen Warcraft-Movie. Oh, den Warcraft-Movie, nein, ich habe keine Hoffnung für den, kann ich mich vielleicht fehlbeweisen in der Zukunft, aber das sieht schlechter aus als die Trailer-Videos für die einzelnen Erweiterungen. Ja, der auf jeden Fall vielleicht schlecht. Mal die Elder Scrolls. Meine Idee war Mass Effect, weil Mass Effect ist was schön Sci-Fi-technisches. Das Problem ist bloß, dass ja jeder seinen eigenen Shepard eigentlich hätte. Aber das Wichtige ist ja kein bisschen irgendwie. Shepard, das Wichtige sind die anderen Charaktere. Ja, das ist richtig. Weil die sind einfach herrlich da drin. Oh, das wäre auch gut. Ansgar hat noch eine sehr gute Idee, Dead Space. Das würde ich mir auch mal gerne angucken. Ja, wobei, das wäre dann wieder so hart Alien-mäßig, aber das ist dann egal. Das wird einfach wieder bloß ein sehr billiger Actionfilm wie Doom oder so. Das werden die niemals ernsthaft gut verfilmen. Und die Fortsetzungsspiele sind um einiges schlechter und wieder in das normale Shooter-Bereich reingefallen als das ursprüngliche Spiel und machen komplett das Gegenteil. Filme haben dann gar keine Chance, beim Thema zu bleiben. Ja, vor allem, wenn sie von, wie hieß der nochmal? Ach, dieser deutsche Wichslappen-Regisseur. Uwe Boll. Der schon so unwichtig ist, dass ich seinen Namen schon wieder vergessen habe. Uwe Boll. Ja, richtig. Aber Uwe Boll hat in letzter Zeit keine Chance mehr bei den Filmen, weil sein Steuerloch gefüllt wurde. Ja, nein. Ein Loch, das gefüllt wurde. Haha, dieser Hurensohn. Uwe Boll, falls du uns zuhören sollst, ey, du bist so der größte Fluffixer. Ich finde dich gut, Rampage war toll und bitte verprügel mich nicht, wie du die anderen verprügelt hast. Komm her, ich mach dich fertig. Der ist ein Mittelgewicht-Boxer. Nein, der macht dich fertig. Komm her, ich mach dich fertig. Minecraft the Movie. Ich wäre vorsichtig, der hat tatsächlich wirklich, der hat Reporter verprügelt, Sven. Wirklich. Weil die Scheiße über ihn gelabert hat. Was will der denn? Ja. Alter, der kann nicht mit Kritik umgehen. Der Typ ist ein Flachwichser und kann keine Filme machen. Der soll. Aber er kann boxen, also sag nicht, du kannst ihn wegboxen. Das ist doch egal. Dann soll er boxen und nicht Filme machen. So, aber. So. Was haben wir denn sonst für nette Spiele, die für Filme werden können? Die ganzen RPs sind so ein bisschen. Das Problem ist bei RPs ist einfach. Die haben zu viel Material im Spiel selber und die werden niemals alles in den Film bringen können, also bist du immer enttäuscht, egal wie es rauskommt. Ich geh jetzt wirklich mal gerade meine Steam-Liste durch, vielleicht ist da irgendwas. Bioshock! Ähnlich. Wobei, könnte in die ähnliche Situation wie Dead Space geraten, so ein billiger Splatter-Film. Ja, das ist. Auch wenn dem würde ich ein bisschen mehr Hoffnung zusprechen. Mount your friends, Alter. komm auf dein Leben, klar. Sind wir sicher, dass es nicht schon ein Mount your friends Porno gibt? Dishonored. Nee, zu seltsame Welt. Das hat keinen Massenappeal. Shower with your dad simulator. Und ich glaube, Teil 2, war nicht auch Teil 2 irgendwie angesagt oder ist auch nicht so für den Bass? Der kommt jetzt. Kommt, glaube ich, jetzt. Deswegen, ich habe nicht viel Hoffnung damit. Also. Ich habe schon als Spiel auf den zweiten Teil nicht so wirklich eine Hoffnung, weil der erste gefiel mir deswegen auch nicht. Deswegen jetzt nach den letzten vorgeschlagenen, ich bin immer noch der Meinung für Mass Effect, deshalb. Wir machen wir eine Wette hier um ein Bier oder so. Für der halt einen Film, der nicht gerade schon im Gerede ist, von einem Computerspiel, welcher als erstes produziert wird. Ich für Mass Effect. Die Redaktion sagt Hotline bei Amy. Nein, ach scheiße, den gibt's ja schon. Hat ja auch Uwe Boll gemacht. Oh, Alter. Mit Til Schweiger. Ich wollte sogar Far Cry in die Runde werfen, aber das hat ja Uwe Boll ja auch schon verkackt. Da kannst du dich nicht rausreden, du Arschloch. Fuck it, Rampage. Der kriegt einen Pass wegen Rampage. Wie wär's mit Metro. Metro 2033. Oder andere Teile der Buchreihe. Nice. Und von dir, Angelo? Weil da gibt's halt schon eine Buchvorlage. XCOM, habe ich schon gesagt. XCOM, trotzdem weiter. Einfach weil es gerade so hype ist. Ja, stimmt, das hat ja auch gerade einen Teil 2 bekommen, der gut sein soll. Also könnte es. Würde ich aber auch reingehen. Würde ich auch reingehen in XCOM, auch wenn ich so nie ein Spiel davon gespielt habe, aber ich finde das Setting eigentlich ganz gut. Ich denke, ein kleines bisschen problematisch könnte das sein, weil es der Alien-Teil ist ab und an etwas generisch, weil es ja auch so gehalten wird, einfach bloß Escort aus den 80ern, da war ja alles mit Aliens, die grauen Männchen und so. Ja, ja. Deswegen könnte das ein bisschen problematisch sein, vielleicht wenn Anwälte. Sleeping Dogs. Was? Sleeping Dogs? Das Asiaten geht ja. Sicher, dass es da nicht schon einen Film gibt? Weil ich wäre da nicht sicher. Ja, der vielleicht so heißt, aber der nicht. Ja. Red Dead Redemption. Nee, also ihr müsst euch für den festen Entschluss noch fassen. Nee, XCOM. Achso, dann bleibe ich bei. Was hatte ich jetzt als letztes danach gesagt? Ach, genau, Metro. Ja, dann werden wir sehen. Metro gegen Mass Effect. Gegen Hotline Miami aus der Redaktion. Gegen. Was hast du nochmal gesagt? XCOM. So. Wir haben es auf ewig auf Band, glaube ich. Ja, vielleicht. Müssen wir uns bloß daran erinnern, aber das nie wieder anhören werden, wenn wir es absolut vergessen. Aber je nachdem, wann Uwe Boll uns wegen Beleidigung aus dem Internet verbannt. Wenn nicht, könnt ihr ja zum Knack.net kommen und ein paar Kommentare hinterlassen, was ihr meint, was für Filme sein sollten. So. Aber wo wir bei Filmen sind, wir sind auch langsam halbwegs am Ende der Zeit, könnten wir wieder. Du bist am Ende deiner Zeit. Wir sind am Ende der Zeit des Universums und der Tage und der Christenheit. Wobei, das ist aber echt ein langer Podcast. Ja, deshalb sage ich, wir müssen ja langsam mal Schluss machen. Wir müssen ja mal ein paar Themen für die nächste Woche behalten. So, aber wir kommen jetzt zu den Top 250, wo wir uns, einige von uns, sich langsam aber sicher die Top 250-Liste von IMDb, der Internet Movie Database, angucken und sie einzeln ein bisschen darüber reden und neu bewerten und versuchen, unsere Rangliste einzuordnen. Wir hatten bisher eher bloß zwei Filme, nämlich Wild Tales und Nader und Samin, eine Trennung, und das waren Filme, von denen wir keine Ahnung hatten. Dieses Mal hatten wir hingegen The Green Mile. Hat einer hier denn nicht The Green Mile gesehen? Ich hab den gesehen, aber das ist schon ein bisschen länger her. Und du, Angelo? Also, ja, ich kenne ganz klar, ich kenne den Film, aber ich habe ihn mir nicht extra für diese Challenge nochmal angesehen. Ich hatte ihn doch mal neu angeguckt und ich muss wirklich sagen, wie ich es auch vorher schon gesagt hatte, ich war überrascht, dass der 3 Stunden lang ist, das hatte ich völlig vergessen. Man spürt es ein bisschen mittendrin, aber ist trotzdem gut genug. Ja, es ist schon ein sehr langer Film, aber es ist... Ich habe ihn mir mehrfach angesehen und ich hatte kein einziges Mal das Problem, dass ich irgendwie das Gefühl... Ich mag es nicht, wenn Filme, die das Gefühl vermitteln, die ziehen gerade unnötig in die Länge. Und ich finde, in dem Film gibt es keinen einzigen Punkt, wo ich das Gefühl habe, okay, hier wird gerade Zeit etwas überdehnt. Das hätte man kürzer machen können. Obwohl es 3 Stunden sind. Wohingegen, wenn du dir jetzt so Filme anguckst wie... Der mit dem Wolf tanzt oder so, da gibt's ganz viele von diesen Momenten. Die gesehen. Also den Film hätte man auf 1,5 Stunden oder 2 Stunden runterschneiden können. Auf jeden Fall. Aber in The Green Mile finde ich tatsächlich, du hast keinen Moment, der unnötig erscheint. Und das macht den Film schon mal so ein bisschen besonders, weil viele Filme tatsächlich viel Müll und viel Überfluss drin haben. Das stimmt. Ja, dann, ich glaube, jetzt könnten wir anfangen mit dem spoilerhaften Teil. Also Warnung, ab jetzt gehen wir ein bisschen in den Plot rein. Spoiler, Mama! Okay, so, also in der Green Mile geht es um. Warte. Hier die offizielle Spoilerwarnung. Spoiler, Mama! Schalte aus, wenn du ein Arschloch bist und keine Spoiler vertragen kannst. Und was zum Wichser hat den Film noch nicht gesehen. 21, 22, jetzt ab. So, also es ist ein Film von Stephen King, der überraschenderweise irgendwie über seine besten Filme hat er zwei Filme über Leute im Gefängnis und einen Film über Leute, die gefangen sind in einem Hotel. Yep. Also, er kann was schreiben, was er kann. Er kann auch andere Kram schreiben, aber das ist scheinbar das, wo er gut ist. Sollte vielleicht mehr fortschreiben. Tipp an dich, Stephen King, falls du uns mal hörst. Tipp for you, hallo, Stephen King, if you can hear this and have understood the stuff before, however, don't know, egal. So. German's best. So, also, wir sind in einem Gefängnis in den 1930ern. Okay. Aber nein, wir sind erst eigentlich bei einem Kerl in einem Altenheim. Der erzählt, wie er in den 1930ern in einem Gefängnis war. Nein, es ist nicht dieser Film, wo er mit 1930 mit den Gefängnissen ist. Ja. Wo er Leute, wo er ein Wärter war in einer, wo Leute exekutiert wurden und die letzte Meile, die man geht, ist die letzte Meile halt, aber dort hat der Boden grünes Laminat, also es ist die grüne Meile. Hahaha. Genau. Sie erwähnen es auch ein paar Mal, also hasst mich nicht, dass ich Knackpunkt erwähnt hatte. Das ist ein literarisches Mittel, das ist gewollt. So. Aber dort ist es halt, dass er mit ein paar anderen Leuten zusammenarbeitet. Das geht halbwegs gut. Er hat bloß eine unglaublich schlimme Urintrakt, also Harnleiterinfektion, die schlimmste seines Lebens. Und wird gespielt von Tom Hanks, der Hauptcharakter. Und der arme Mann, wie der aussah, als er versucht hat, mal kurz ein bisschen Wasser zu lassen. Autsch, ich glaube, jeder Mann kann mitfühlen. Ja, das wird uns in ein paar Jahren wahrscheinlich auch ereignen. Ey, die Technik, wir können Ventile einbauen. Also nicht die Harnwegsinfektion unbedingt, aber sagen wir mal, Schmerzen beim Wasserlassen kann passieren. Ventile bis dahin, ich sag's dir. Alter. So, aber dort kommt dann plötzlich John Coffey, ein riesiger afroamerikanischer, halt warte, das waren die 30er, ein Schwarzer. Der gespielt von Michael Clark Duncan, der definitiv seit 2012 tot ist. Obwohl er in 2015 in einem Film mitgespielt hat. Richtig. Alter, der ist ziemlich krass. Ja, Zombie-Filme. Heutzutage ist alles 142 Kilo und 1,96 groß. Also dieser Berg von Mann kommt an und ist aber eigentlich ein netter Kerl, der aber irgendwie scheinbar zwei Mädel umgebracht hat und vergewaltigt. Und nicht ganz richtig im Kopf ist. Ja, er scheint ein bisschen langsam und behäbig zu sein, ne? Also jemand, der eine Lernschwäche hat. Und dann haben wir auch noch mehr Probleme dort mit, weil du hast halt irgendwie ein Arschloch von Wärter, der dort bleiben, der eigentlich richtig gute Beziehungen hat und nur deshalb nicht gefeuert wird. Und der eigentlich auch einen besseren Job demnächst wo kriegen könnte, obwohl die Rezession oder wie heißt es nochmal, dass sie halt keine Jobs hatten in Amerika. Rezession. So, das halt, obwohl die halt keine Jobs und sowas haben, könnte der längst einen anderen Job wo haben, einen besser bezahlten, mit besseren Aussichten. Aber er möchte gerne ganz nah dabei sein, wenn ein Kerl geröstet wird. Ja, es ist ein super Mensch, das. Definitiv. Dann kommt zwischendurch noch ein anderer Insasse rein, der ganz klar weiß, was auf ihn zukommt und anscheinend grausame Dinge getan hat, einfach weil er Spaß daran hat und die Wärter verarscht und die bestrafen ihn immer wieder mit Isolationshaft und er heult rum und will nicht alleine eingesperrt werden, aber kommt dann wieder in seine normale Zelle und dann verarscht er die Wärter wieder und bedroht sie teilweise und es hört sich jetzt alles total wirr an, aber worauf der Film tatsächlich aus ist, ist so ein wunderbares Nebenprodukt, das quasi gefunden wird in John Coffey, was dann halt den Hauptbestandteil des Films ausmacht. Und das ist eine bestimmte Fähigkeit, die er mitbringt. Ja, wir sind hier im Spoilerbereich, also er ist fucking Jesus. Ja, genau. Er ist Black Jesus. Tatsächlich. Ja, er ist Black Jesus, mehr oder weniger. Er ist Jesus, Dude. Er kann Leuten die Hand auflegen oder auferlegen und Krankheiten heilen, zum Beispiel. Er kann Tote wiederbeleben, obwohl er es jetzt mit einer Maus gemacht hat. Ja, und auch. Ja, aber sie war definitiv anderes tot. Mitbekommen, hat vielleicht Träume, die etwas zu tun haben, aber. Ja. Es ist wirklich ein Film in einem Film in einem Film. Und in dem Schachtelsystem ist gut. Dieser John Coffey, es wird realistisch angesehen, weil erstmal die Leute, die glauben es nicht, dann kriegen die es aber mit, dann oh scheiße. Und dann kriegen die aber andere Probleme mit und machen wir was damit, weil wir jetzt wissen oder nicht. Und dann dieses, er ist ja immer noch ein Sträfling, der exekutiert werden soll demnächst, auf den elektrischen Stuhl gesetzt wird. Obwohl er das kann, obwohl er ein Wundertäter ist, obwohl er Jesus ist. Und du hast da wirklich diese Sache, was, stell dir vor, du hättest in der Jesus-Geschichte einen, der Jesus ans Kreuz nageln soll und aber weiß, dass es Jesus ist und was er aussagt und was er tut und wie es im Gefüge der Welt ist. Würdest du dich fähig sehen, ihn wirklich dann ans Kreuz zu nageln? Was zu dieser schönen, zu diesem schönen Diskurs, beziehungsweise zu dieser schönen Diskussion führt zwischen Tom Hanks und also zwischen dem Bertha und John Coffey. Einer der Dialoge, die ich im Film tatsächlich am stärksten finde. Ja, das ist ehrlich. Wo er ihn fragt, ob er ihn gehen lassen soll. Was er jetzt tun soll. Was er seiner Meinung nach tun soll. Und John Coffey sagt ihm nur, warum sollten sie so etwas Dummes tun, Boss? Also, mich laufen zu lassen, das wäre doch nicht schlau. Und ich bin müde. Und alles tut weh. Und Grausamkeit. Es ist tatsächlich, also, um es kurz zu machen, der Film ist einer der wenigen Filme, die ein schlechtes Gefühl in mir hinterlassen, wenn ich den Film beende. Und ich habe trotzdem ein leichtes Lächeln auf. Ja. Es ist eine sehr schöne Mischung, die da angerichtet. Ich muss auch sagen, dieses umschließende Element ist ein kleines bisschen störend dabei. Dass wir dann zurück zu dem Rentner kommen. Dass es eine erzählte Geschichte ist. Nee, also die Aussage und die Implikation, die die Geschichte gemacht hat, auf ihn griff auf ihn, das ist ein bisschen. Keine Ahnung, die das gute Gefühl nimmt, sind noch mehr weg. Hat jemand denn von euch die Buchvorlage gelesen? Ob dann nicht vielleicht, sage ich mal, wieder unbewusst vielleicht dann doch der Fokus des Films auf einen anderen Punkt gelegt wurde, der im Buch dann natürlich auf dem Punkt ist, den ihr gerade kritisiert? Nee, hatte ich nicht. Nee, ich kann da tatsächlich kein ich habe kein Vergleichsmaterial in Buchform. Aber nee, wir reden hier auch über die 250 besten Filme. Ne? Nee, natürlich, nur ich wollte jetzt vielleicht mal anbringen, so vielleicht, ich sage ja nur vielleicht, es ist ja im Buch ja anders, deswegen. Das ist möglich. Wenn es ja wirklich nur um den Film geht, okay, klar, aber ich sage ja vielleicht, ist es ja noch. Ja, bei Stephen King Sachen, die Bücher sollen sich ja immer lohnen. Schreibt in die Kommentare. Er ist ein guter Autor und das sind ein paar seiner besten Bücher, die verfilmt wurden. Natürlich müsst ihr das mal gucken, aber das Problem ist, ich muss das jetzt sehr krass genau im Kontrast sehen zu dem letzten Drama, was ich gesehen habe. Und das war Nada und Simin, eine Trennung. Und ich muss wirklich sagen, die schlechten Gefühle, die das hervorgerufen hat und die man dadurch halt überwunden hat mit Katharsis, was ja die Absicht oder der Zweck eines Dramas ist, muss ich sagen, hat das um einiges besser Nada und Simin erfüllt. Einfach bloß unter dem Punkt, dass Es kam ein mehr reißender vor, weil es ist nicht eine Welt, in der etwas Gutes doch noch existiert. Es ist nicht eine Welt, in der Übernatürliches oder so funktioniert. Das heißt, du weißt, es ist in der eigenen Welt, in der echten Welt und du hast ohne Pause Scheiße, die passiert. Weil im Green Mile hast du eine herrliche, fröhliche Szene, wie einfach nur eine Maus irgendwie ein Rad trägt und oh, ist das herrlich. Oder selbst wenn dieser Arschloch-Wärter einem Scheiße ins Gesicht spuckt. Hey, es ist trotzdem was witziger. So, haha. So etwas hattest du da nicht gehabt. Deshalb ist, als pures Drama, finde ich, ist das etwas weniger gut. Aber als kompletten Film über die 3 Stunden und auch nur, dass es ein Periodenpiece ist, das halt in den 30ern gesetzt ist, was nicht mehr sehr leicht herzustellen ist heutzutage, all den Scheiß, den du ersetzen musst, Requisiten und sonst was. Also ich muss sagen, ihr beide habt jetzt die anderen Filme nicht gesehen. Ich würde Green Mile auf Teil 2 sehen. Ich habe jetzt trotzdem noch ein kleines bisschen mehr Respekt vor Wild Tales, weil einfach die weniger Budgets hatten und ich da stärker gefühlt hatte als bei Green Miles. Also ich kann jetzt leider... Ja, das ist das Problem. Vielleicht von der Redaktion was dahinter, ja. Ich hab die Nachricht auch nicht gesehen. Ja, die Redaktion ist ja schon raus. Ach so, ups, tja. Ja, dann muss ich wohl doch selber entscheiden. Warte, aber in dem Fall möchte ich einfach sagen, gut gemacht, Frank. Besser als Mr. Uwe. Nee, aber ich komme auch ein Zitat, was ich mal gelesen hatte, ich weiß nicht, wo es war. Es war einfach dieses, dass es viel zu einfach, dass es einfacher ist, einen Menschen traurig zu machen, weil wir alle wissen, was traurig ist, was Tragödie ist, was Schmerz ist. Ja, ist und es ist viel schwieriger, einen zum Lachen zu bringen, weil was für den einen witzig ist, ist bei weitem nicht witzig für den anderen. Um demnach das alleine muss ich Wildheads ein bisschen zureizen. Also für unsere Zwecke haben wir damit dann Green Mile auf Platz 2 der besten Filme aller Zeiten. Nein! Auf keinen Fall. Ich finde den trotzdem besser als die beiden anderen, obwohl ich sie nicht gesehen habe. So. Aber das heißt, wir können jetzt ja mal würfeln, das heißt, meine Stimme, was als dieses kommt. Das heißt, meine Stimme zählt und ich sage, setz ihn ganz nach oben. Eure Stimmen zählen erst, sobald ihr mehr als die Hälfte der Filme gesehen habt auf der Liste. Okay, ich was qualifiziert dich dafür? Weil ich alle gesehen habe auf der Liste. Angucken. Ja gut, ich die werde drei halt. Zunächst mal die beiden anderen Filme angucken und werde dir dann sagen, Green Mile auf den ersten Platz. Ja, wenn du eine Zweidrittelmehrheit dann gemacht hast, okay. Aber bis dann haben wir andere Filme. Ja. So. Dann, aber können wir mal auswürfeln, was ist denn unser nächster Film, den wir gucken? Liste. Ich kann okay. Das gerne auswürfeln. Ich sage, wir nehmen Platz. Nope, ich habe geguckt, wir kriegen Platz 136. Oh, nee, nicht schon wieder der Pate. Nein, da sind wir, glaube ich, um 134 falsch. So, 136. Nochmal eben habe ich F5 gedrückt, falls sich da in der Rangliste was geändert hat in den letzten paar Stunden. Ah, ich merke schon, ey, bis wir wieder Shawshanks gucken, wird es wieder endlos dauern. Ne? Den gucke ich wahrscheinlich im Free-TV früher als hier durch die Liste. Und wir haben in ihren Augen... Den habe ich schon mal gesehen. The Secret in their Eyes. In ihren Augen. Kenne El Secreto de sus Ojos. Ach so, nee, okay, gut, das ist dann mit mir. Also, was heißt denn das, Herr Spanier? Was? Was? In ihren Augen. Der Titel. Moment, ich gucke in Augen. Unter dem Titel, der Originaltitel. Ach ja, übrigens, italienischer Vorname, spanischer Herkunft, ja. Spanischer Migrationshintergrund. Das Sekret aus ihren Augen. Ihrer Liebe. Oh, ihre Augen. El Secreto de su... Also ich rate, es ist wirklich das Geheimnis in ihren Augen. Es ist das Geheimnis aus ihren Augen. Drama, mysteriös, Thriller. Ich sage, es ist eine Frau, die eigentlich eine Abkömmlin ist der Medusa, also eine Gorgone war und demnach aus ihrem Blick kommen Schlangen und töten Leute. Ach, ganz ehrlich, es ist wahrscheinlich, wenn es schon so ist, Augen. Das ist wahrscheinlich eine scheiß Liebesgeschichte. Es ist Drama, mysteriös, Thriller. Spanien oder wo kommt der her? Keine Ahnung, es ist El Secreto de sus Ojos. El Secreto de su Ojo. Ja, siehst du, also es ist vielleicht spannend. Wir werden das sehen, wir wollen ja nicht zu viel davon lesen. Für den Fall, dass ich es falsch ausgesprochen haben sollte, ihr Perfektionisten da draußen. So, aber wir wissen ja damit, dass der nächste Film, der ansteht. Es ist interessant, wie wir vier der verdammt 250 besten Filme aller Zeiten haben und drei davon keine Sau von uns jemals gehört hat. Das ist nicht sehr unwahrscheinlich, das habe ich dir aber auch schon gesagt. Das ist sehr verdammt wahrscheinlich. Die Hälfte der Liste hatte ich irgendwie eh schon mal gesehen gehabt. Wow. Ich kenne noch nicht mal jemanden aus der Cast. Ja, ach, das ist halt irgendwie so ein kleinerer Film. Das ist 2009 und die gehört haben dann. Ja. Ah, guck mal, da ist ein Verwandter von dir, oder ist es der? Ja, doch. Der Rudi. Nee, der Rudi, da steht Romano. Nahe genug. Wow. So. Wow. Aber. Oh, das ist witzig. Guck mal, da ist das. Wir haben das ja alles bestimmt. Romano. Wir sind und auch eine, schon richtig und überzeugt. Eine Rolle heißt Romano. Kannst du mal bitte Angelo kurz ausreden lassen? Ja, richtig. Da ist eine Rolle, die heißt Romano. Und der Schauspieler heißt Rudi Romano. Aber er spielt nicht die Rolle Romano. Sondern Meriano Argento. Gut, okay. Genug über den Film. Wir gucken ihn bis zum nächsten Mal an und dann. Gucken wir mal, was wir müssen wir darüber dann reden. Also, wollt ihr denn noch etwas zum Schluss sonst sagen? Angelo, möchtest du noch jemanden grüßen, verlinken? Ja, also ich würde gern meine Arbeitskollegen grüßen. Ich hoffe, ihr mögt mich in der Zukunft dann doch mal. Und wir könnten dann mal aufhören mit den Reißzwecken in meinem Büro. Das wäre ganz... Nein, Quatsch. Also, das Einzige, was ich erwähnen wollen würde, wäre, ich fange demnächst, wie ich das letzte Mal schon angedeutet habe, mit einem Let's Play-Projekt an. Dieses Mal ganz bestimmt wirklich, ja, auf jeden Fall im März. Werden dann angefangen, Videos hochzuladen. Verlinkung und dazu kommt dann wahrscheinlich noch mit auf die Seite, deren URL wir ja gleich auch nochmal vorlesen müssen. Dann, ja. Sag doch einfach, also, wie der Channel heißen wird. Richtig, und wie der Channel heißen wird und bla bla. Der Channel, ja, wie wird der Channel heißen? No Identity 23. No.identity.23. Jo. Also du möchtest nicht irgendwas mit Schock oder Zucker erwähnen. Oh, und netter Hund, danke. Richtig, für den Fall, dass wir Kuchenfreunde unter euch haben. Wer mag denn nicht Kuchen? Richtig, wer mag denn keinen Kuchen? Wer keinen Kuchen mag, der mag auch Hitler. So, ich mag Hitler. Wow. Das schneide ich raus. Wow, nein. Danke. Nein, das tust du nicht. So. Okay, wir gehen einfach mal davon aus, dass der Sven einen Scherz gemacht hat. Wer Bock auf Kuchen hat und sich da einfach mal angucken möchte, was man da tatsächlich alles mit Fondant und Figuren und Formen und Farben und überhaupt machen kann, der könnte sich auf Facebook einfach mal die Seite Zuckerschock angucken. Die wird betrieben von einer sehr fleißigen Bloggerin, die ich persönlich kenne, der ich persönlich auch sehr nahestehe. Und eine Person von uns schläft wahrscheinlich regelmäßig mit dir. Das ist mindestens richtig. Und eine Person von uns dreien schläft. Und das ist, jetzt hast du überhaupt ja schon platzen lassen, man. Es ist nicht Angelo, ob uns beide verlobt ist. Nein, Quatsch. Aber sie zaubert da unglaublich krasse Sachen. Und guckt euch das einfach mal an, wenn es euch gefällt. Lasst ihr einfach mal, keine Ahnung, ein Like da. Guckt einfach mal rauf. Vielleicht diskutiert ihr mal ein bisschen mit ihr. Holt euch ein paar Tipps oder Rezepte ab. Sie freut sich satirisch drüber. Okay. Wie ich gerade 2 Sekunden gebraucht habe, um meine Daumen zu justieren für die Kamera. Weil irgendwie so links, rechts und... Ah, scheiße, es funktioniert nicht. Wo sind meine Daumen? Wo sind meine Daumen? Okay, das war's von meiner Seite. Sven, möchtest du dich doch von jemandem verabschieden? Ich möchte mich verabschieden. Und zwar möchte ich nochmal darauf hinweisen. Wir haben jetzt eine neue URL heute offiziell. Fuck yeah. Punkt. Fuck yeah, seit 3 Stunden oder so. Die heißt nämlich ab sofort jetzt Knackpunkt. .net. Dort findet ihr alles, was ihr braucht, was hier zu diesem Podcast gehört, was zum selbigen YouTube-Channel auch gehört, den ich nochmal hier kurz nennen möchte. Knackpunkt Gaming. Hauptsächlich im Moment von mir betrieben und zurzeit, glaube ich, mit 1,5 Videos oder so beladen. Hey, die Leute möchten also, nicht mehr gucken. Also, da wird es auf jeden Fall mehr zu geben, denke ich mal. Das wird auch derselbe Ort sein, an dem ich dann auch die YouTube-Videos hochlade, weswegen sowieso ich dann mal wegen dem Namen mal ein bisschen überlegen muss, ob das überhaupt Sinn macht. Aber, wie gesagt, das ist derselbe Ort, wo ihr das auch auf YouTube finden werdet. Ihr findet den ganzen Kram dann bei uns auf der Internetseite. Es gibt Querverlinkungen überall, sowohl von der Seite als auch zu YouTube, als auch von YouTube zur Internetseite und so weiter und so weiter. Selbstverständlich werden auch alle mitwirkenden Menschen in den jeweiligen YouTube-Videos mitverlinkt. Wollte ich nochmal so erwähnt haben. Yay! Kaboom, Bitches. Oh. Was? Was? Okay. Ciao. Dann besucht, wenn ihr noch frisch die Neuigkeit haben möchtet, wenn wir wieder etwas Neues rausbringen oder so, könnt ihr auch sonst versuchen, uns zu folgen auf Twitter. Ich habe mir sagen lassen, dass ihr scheinbar irgendwie folgen könnt, wenn ihr @der_knackpunkt folgt. Echt? Unterstrich? Ja, das sind die einzigen scheiß Zeichen. Leerzeichen ging irgendwie nicht. Was zur Hölle ist Twitter? Nein, Quatsch. Ich habe keine Ahnung davon und die schreiben mich dauernd an. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwas kaputt gemacht habe. Das ist die neue Anonymous-Plattform, auf der ISIS... ISIS-Accounts irgendwie veröffentlicht werden. Und da sind wir auch drauf gelandet. Also schickt uns Geld und wir werden vielleicht ISIS-Spots senden. ISIS, schick uns Geld. Wir melden uns bestimmt auch irgendwann und hauen nicht irgendwie mit dem Geld ab und hauen uns auf den Kopf oder so. Ja, und wir blocken euch danach auch nicht. Wir sind nicht so fies wie die Mädels da. Wir sind ganz vertrauensvoll. Oder wenn ihr reden möchtet über die Mädels, wie sie sich euch verletzt haben und wir einfach diesen Vertrauensmissbruch nicht aushalten können. Wir haben immer Platz für Interviews und so. Warte, und guck mal jetzt so, jetzt in die Kamera. Dieses Geld hier ist ganz bestimmt nicht von ISIS. Ja, weil das ist nämlich unser Geld. Nee, weil ich hab hier echt nicht gerade wenig Geld rumliegen, deswegen habe ich das gerade in die Kamera gehalten. Oh, 5 Euro und 13 Cent, nicht wenig Geld. Nee, das sind, lass mich das durchzählen, 280 Euro. Roll. Ey, die muss ich noch zur Bank bringen. Ja, genau. Ich habe hier Geld rumliegen in meinem Video, was ich gemacht habe, weil ich es mal zur Bank bringen muss. Ich glaube dir aufs Wort. Ich habe Hardware verkauft. Deswegen aber da haben wir, glaube ich, alles verlinkt. Wir haben wohl noch sonst Grüße an unsere Freunde und die Leute, die uns gejoint und hinterher gefolgt. Also Leute, versucht bei mir, schreibt mal vielleicht ein paar Comments. Ach genau, ey, stimmt. Wir haben eine Mailadresse. Wir haben eine Mailadresse. Schickt eure Mails an Sven. Wo standen die? Sven@knack.net. Oder an Christian@knack.net. Oder? Oder @Angelo. Nee, Angelo@knack.net. Und das war's. Ja, dann wollten noch keine. Das ist so hammer professionell. Ich liebe es. Also, macht's gut. Schöne Tage für euch. Ciao.